Aufnahme. Also jetzt in dem Moment habe ich die Aufnahme gestartet und begrüße alle mit Ihr einem, Anwesenden. ja, mit einem freundlichen Pioniergruß aus. Ja, nein, wirklich aus. Hallo Chris. Hallo Ricky Mensch, ne? Hallo Frieda. Das ist Hallo ja Maria. ein holpriger Start. Hallo Chris. Hallo Frieda. Hallo Ricky. Hallo Chris. Chris. Hallo Chris. Jetzt wird's aber albern hier. Wir sind doch hier nicht beim Happy Day Podcast. Ja, oder beim Mopscast. Also jetzt Mops. reicht's auch mal. Heute gibt es eine neue Folge MMA Radio Fit. Fit, die zweite Folge. In der ersten Folge habe ich ja nicht zu verwechseln mit MMA Radio Fett, wie es im Moment leider noch ist. Ja, aber habt ihr euch verschrieben? Kleinen Moment. Also erstmal müssen wir erklären, das ist wie gesagt die zweite Fit-Ausgabe. In der ersten habe ich mit Kochen begonnen. So kann man sagen. Chris, was war es eigentlich, was ich damals gekocht habe? Ich weiß es nicht mehr. Das war einfach nur eine stinknormale Entenbrust, nicht wahr? Mit Spitzkohlgemüse. Man muss dazu sagen, für die beiden Mädels, die wahrscheinlich diesen Podcast jede Woche hören, aber es wahrscheinlich schon vergessen haben. Ich habe mal Koch gelernt ursprünglich und Ricky ist ambitionierter Koch und ich habe ihm einfach mal in kurzen 2,5 Stunden beigebracht, wie man so eine Entenbrust brät. Ja. Und heute, liebe Hörer, heute serviert er sie? Heute gibt es was viel Besseres als Kochen. Heute gibt's Mädels. Und zwar im Dialog mit und zwar sogar zwei. Also, wenn wir wieder bei den Brüsten wären, nicht wahr? Ja, heute gibt es vier. Denn schon. Wir haben uns gedacht, also eigentlich habe ich mir gedacht, ich habe die letzte Folge gehört von Ein Mops kam in die Küche, einen Podcast, den man sich anhören muss. Da gibt es keine zwei Meinungen. Und da hat, glaube Maria ein Thema angesprochen, das mir schon lange, jetzt muss ich natürlich aufpassen, im Kopf rumspuke. Ich sage gleich dazu, es sind die Weight Watchers. Also, nicht, dass wir da uns missverstehen. Und ich dachte mir so, endlich habe ich einen Grund, die beiden anzuschreiben und versuchen, einen Podcast mit denen an Land zu ziehen. Und das hat auch geklappt. Deswegen sage ich hallo, herzlich willkommen, Frieda und Maria. Hey, danke für die Einladung. Muss man jetzt sagen, ne? So sehe ich es immer in Talkshows. Vielen Dank für die Einladung. Ja, also wir haben eigentlich zu danken. Also wir sind ja... Nee, wir haben zu danken. Ja, stimmt. es geht erstens mal um Weight Watchers, aber Maria hat im Vorgespräch eine ganz entscheidende Frage gestellt. Worum geht es eigentlich im MMA-Radio? Eine Frage, die wir uns ja auch häufig stellen, Chris. Die beantwortet sich im Prinzip schon, denn die Sportart steht schon im Namen und in Deutschland scheint es echt keiner zu kennen. Ist es Mixed Martial Arts? Ja! Krass, ich habe vorhin in einem extrem langweiligen Uni-Seminar, in dem ich natürlich voller Vorfreude schon innerlich errötet war auf heute Abend, habe ich einfach mal MMA gegoogelt und das war das Erste, was passiert ist. Das ist Mixed Martial Arts und das ist, es ist eine Sportart, die sich aus mehreren Kampfsportstilen zusammensetzt. Aber kein Wrestling. Naja, Ringen. Also kein Wrestling im Sinne von Catchen, sondern Ringen ist mit dabei, Jiu-Jitsu, Taekwondo, Karate und auch den klassischen Hüppler, der bei uns schon geprägt wurde. Aber jetzt nicht, das ist jetzt nicht wie, was der Undertaker gemacht hat oder so. Nein, wisst ihr, was das ist? Das ist doch das, was Captain Kirk in den ersten Raumschiff Enterprise-Folgen macht. Dieses Ringen, immer Leute einfach nur so auf den Boden rumdrücken. Genau. Das ist schön beschrieben. Nur und ohne Phaser natürlich. Ja. Aber in Phaser auf Betäubung. Natürlich, denn die Serie ist ab 6. Hallo, ganz ruhig hier. Nix gegen Kirk. Nee, auf keinen Fall. Im Endeffekt geht's also darum, dass irgendjemand anderen tierisch die Fresse poliert. Das ist der große Unterschied zum Wrestling, denn da ist alles nur Spaß. Na, Clicky Bunti. Na, Chris. Wir haben was alle denn? The Wrestler gesehen, der böse Tacker am Rücken. Richtig, das tut wirklich weh. Das gibt's tatsächlich wirklich, ja? Ja, ja. Naja, gut. Da wer einen Dollarschein an den Kopf tackert oder so. Auf jeden Fall, darum geht's ja eigentlich. Und ja, wir sind, glaube zwei von insgesamt 22 MMA-Fans in Deutschland. Das Coole ist, dass wir mehr Hörer haben als... Fette Hörerbase. Wir haben mehr Hörer, mehr MMA, nee, andersrum, wir haben mehr Podcast-Hörer als die UFC. Das ist die Organisation, die diese Veranstaltungen veranstaltet, als die UFC hier Fans hat. Das ist wirklich unfassbar. Also wir sind auch das Leitmedium sozusagen und geben den Ton an. Ja. Aber wir scheißen auf unsere Hörer. Ich fühle mich aber auch sehr geführt von euch gerade. Ja, kann mir das gut vorstellen. Führungspersönlichkeit. Aus deinem durch Podcast kenne ich aber nur andere Geschichten, dass du, also, das dass du der Führende bist. Naja, man muss auch mal loslassen können. Ah, ja. Einfach sich mal fallen lassen. Oh, das ist ein schöner Slogan, Chris. MMA Radio. Sich einfach mal fallen lassen. Nur nicht auf den Rücken, auf die Schulter, ne? Ja, logisch. Verständlich. Ja, und glücklich auf irgendwo. Hm? Jetzt ist es ja so. Es gibt ja das große Ziel von mir. Ende des Jahres 205, 205 für die Mädels. Das ist eine Gewichtsklasse in der UFC. Das ist Light Heavyweight. So, denn ich habe ein bisschen Gewicht draufgepackt über die letzten zwei Jahre. Es liegt aber daran, dass ich unfassbar gestresst... Gerne esse? Nee, es ist mehr der Stress. Wenn ich Sport mache? Ja, absolut. Es ist der Sport, der mir fehlt. Drum setze ich da auch nicht an, sondern suche mir erstmal eine andere Möglichkeit, um die Kilos wieder abzutrainieren. Und es sind mehrere Möglichkeiten sozusagen zur Wahl gestanden, ja, sagt man das so. Und zwar zum einen gab es die Variante, dass ich nur noch mich von einer Tütensuppe am Tag ernähre. Ja. Was lassen du da, Chris? Nee, ich dachte mir nur so einen Jojo-Effekt, den hat man ja auch schon mal irgendwo gehört, ne? Das hat funktioniert. Da habe ich nämlich 5 Kilo in einer Woche abgenommen. Und in der nächsten wieder 10 zu, aber... So ist es. Um den kurzfristigen Erfolg. Dann gibt es die Variante Sport- und Ernährungsumstellung und die Variante Weight Watchers. Und für Sport ist der Philipp zuständig. Demnächst wird der hier auftauchen und uns mal erzählen, wie man richtig joggt. Und bei Weight Watchers, wie gesagt, das habe ich bei euch gehört, dass ihr darüber gesprochen habt. Deswegen dachte ich mir, so, die zwei, die können mir darüber was erzählen. Denn auch der Chris will ja abnehmen. Also einer von uns beiden, Chris, das haben wir ja vereinbart, macht das mit den Weight Watchers. Der andere macht Sport und stellt die Ernährung um. Ja. Jetzt. Aber Weight Watchers machen ist schon auch ein bisschen Ernährung umstellen, ne? Ja, ist richtig. Das ist doch nichts anderes als eine Ernährungsberatung, oder nicht? Na, geht ihr zu diesen Treffen? Wir können ja gleich mal, also... In Medias Res gehen, ja. Hm? Also ich gehe nicht zu den Treffen, weil ich mich nicht mit anderen Leuten gerne treffe. Also es ist einfach, ich mache ganz richtig. Dann muss dieser Podcast ja eine Riesenfreude für dich sein. Naja, das ist schön. In einem Raum. Ach, ja, nö, ich rede total gerne mit Menschen. Ich gehe nicht, aber ich würde echt nicht rausgehen zu einem Weight Watchers-Treffen, um mir da anzuhören, was die alle für Probleme mit ihrem Essen und McDonald's haben. Also, nee. Das mache ich dann, wenn dann, für mich alleine. Ach, ich dachte, da redet nur jemand vorne und dann gibt es da eine Waage? Also, nee, es ist ja nicht Scientology, sondern es sind die Weight Watchers. Das hört sich aber so an. Ja, ich weiß halt gar nicht, wie so Treffen ablaufen, aber ich stelle mir das halt so schlimm. Ja, ich stelle mir das immer so vor, wie anonyme Alkoholiker irgendwie, hallo, ich bin die Frieda und ich wiege zu viel. Ich bin Dickmanns. So, das, nee, also bevor ich rausgehe und öffentlich zugebe, dass ich... mich zu dick finde, dann, nee. Aber du über Tausenden von Leuten im Podcast. Inzwischen geht's mir ja gut. Aber nee, du kennst die Treffen, Olli? Ich war auch nie bei den Treffen. Also es gibt ja zwei Versionen von Weight Watchers. Man kann online Weight Watchers machen und halt offline. Man kann das auch kombinieren. Das kostet halt auch unterschiedlich. Ich habe aber einen sehr engen Freund, der lange dahin gegangen ist zu diesen Treffen und den habe ich immer ausgefragt und der meinte, wenn man so die erste Fremdscham überwunden hat und sich irgendwie damit abfindet mit zu 90% übergewichtigen End-40-jährigen Hausfrauen da zu sitzen, die da eigentlich nur sind, weil sie sonst sehr einsam sind, sind diese Treffen gar nicht so schlecht. Also es läuft echt nicht so ab, so nach dem Motto, hey, hallo, also du musst nicht vorgehen und dich vorstellen, sondern da sitzen dann irgendwie alle und also das ist so gedacht, dass man einmal die Woche dahin geht und man wiegt sich dann da auch. In Sicherheit. Und aber nicht vor allen anderen, das macht man dann nur mit dem Trainer zu zweit. Man wird da also auch nicht angesprochen, also. Nee, du kannst zum Beispiel, Ich stelle mir das gerade vor, wie so ein fetter Mann zu den Weight Watchers geht und dann wird er in so einen extra Raum geführt zum Wiegen. Das klingt halt wirklich wie so in einer Schweinezucht oder so. Ja. Ist, mit so einem Elektrogerät wird er da rausgetrieben. Ja. Geht er mal hier auf die Waage. Ist also ja. So ein fetter Mann. Da müsst ihr euch nicht wundern, der ist so. Ist das gerade wieder so eine Dieter-Situation? Nee, auf jeden Fall. Ist es dann so, dass man sich dann, ich weiß jetzt nicht, ob das ein extra Raum ist und ob es da irgendwas mit Strom gibt, aber da gibt's eine Waage und man geht da mit dem Trainer rauf, man ist dann aber in dem Moment nur zu zweit und man schreibt es halt auf, ob es irgendwie vorwärts ging oder nicht. Man kann aber zu diesen Treffen auch gehen, ohne sich zu wiegen, ohne überhaupt mit einem zu sprechen, sich hinten hinsetzen und nichts machen. Das ist denen egal. Und man wird auch nicht angesprochen, wenn man nichts sagen will und auch nie, auch nach 5 Monaten nicht, sondern nur da hinten sitzen und zugucken, das stört die nicht, weil du zahlst ja dafür, das ist denen ja bewusst. Also für mich ist es tatsächlich so, dass man da dann aufsteht und sagt, ich bin der Philipp, ich mal ganz gern ein Bild. Das kannst du machen, wenn du willst, aber es musst du nicht. Okay. Also du kannst auch einfach, also du kannst halt hingehen und quasi sagen, hi, ich bin der Philipp, wenn dich Philipp nennen möchtest in dem Moment ja, mal. Genau, er hat ja gerne ein Bild malt. Auch in der Öffentlichkeit nenne ich mich immer Philipp und sage, ich komme aus Amsterdam. Genau. Ja. Ich bin der Philipp und komme aus Amsterdam. Mhm. Und ich habe irgendwie das und das Problem, was bei mir immer wieder kommt, und da habe ich immer Schwierigkeiten, mich zusammenzureißen oder so. Also wenn und dann kannst du eben dein Problem da ansprechen, dann wird quasi in der Gruppe so, hey, das habe ich auch, ich habe das und das gemacht, das hat mir geholfen und der Trainer leitet mehr oder weniger nur das Gespräch. Und es ist mehr wie so ein Treffen mit Leuten, die so die gleichen Probleme haben wie du. Man quatscht und tauscht sich dann aus, aber das ist eben nicht so, einer muss vorgehen und so läuft es nicht. Ich habe jetzt aber noch eine Frage, und zwar, man muss ja dann seine Eckdaten angeben, Alter, Größe, Gewicht und so, ne? Und noch was. Und daraus eruieren die ja, wie viele Punkte du am Tag fressen darfst. Aber wie die das eruieren, das sagen die nicht, das sagen die einem nicht, diese Formel, oder? Weil das ist ja der Trick bei denen. Ja, das ist aber so ähnlich wie bei Kalorien. Ich meine, da rechnet ist eigentlich, das ja auch so. Die Punkte stehen eigentlich auch, glaube ich, nur wie für so eine Art untergerechnetes Kalorien-Ding sozusagen. Also ich glaube, die berechnen aber auch schon noch irgendwie. Also du gibst zum Beispiel auch an, was du für einen Job hast, also damit die wissen, wie viel du dich so bewegst und. Okay. So. Mal ganz kurz, ihr nutzt beide Weight Watchers. Oder habt's genutzt? Ja, und ich versuch's immer mal wieder, ja. Als App oder? Als App. Du nutzt es als App und Maria? Ja, App oder Browser. Also wenn du einmal so einen Zugang hast, kannst du da, wo auch immer du gerade dich einloggen willst, ist ein bisschen, ist egal. Aber auf jeden Fall online. Genau, also wir machen beide online, ja. Okay. Weil es ist auch die billigere Variante. Richtig, das wäre nämlich auch wahrscheinlich das, was ich als erstes in Erwähnung gezogen hätte. Jetzt ist natürlich die Frage, was mich erstmal abschreckt. Wenn ich auf Weight Watchers gehe, gibt es das super Angebot. Jetzt kostenlos, steht ganz groß dran. Und zwar für 49 Euro. und das schockt mich dann erstmal, weil da steht dazu, die ersten 3 Monate kosten nur 50 Euro. das schockt mich alles wahnsinnig, weil du gerade gesagt hast, das ist dann später umsonst. Also du hast die App. Da bekommt man doch dann auch so ein Büchle, ne? So ein kleines Büchlein. Nee. Also bei online nicht. Nee. Ach was, okay. Also ist es nie umsonst. Also man zahlt, also runtergerechnet, ich zahle 16 Euro im Monat. Ja. Jeden Monat? Und das, was die, und das, was die meinen mit Kosten, ist, glaube ich, dass du diese Erstangemeldegebühr irgendwie, aber das Angebot gibt es, glaube ich, immer, oder? Ja, das Angebot läuft also immer. Also für 16 Euro kann ich ins Fitnessstudio gehen fast schon. Na, aber machst du das? Das ist ja die Frage. Ich gehe, Moment. Darum geht's jetzt heute nicht. Jetzt geht's. Moment, worum es heute geht? Ja? Aber also prinzipiell können wir festhalten, wenn man Weight Watchern will, dann muss man 16,95 im Monat bezahlen. Korrekt. Okay. Naja, das ist deren Geschäftsmodell. Also, okay. Aber man kriegt ja auch was dafür. Ne? Absolut. Es ist ja nicht, dass du einfach nur deine 26 Punkte gibst und hau rein, Hein, sondern du kriegst ja dann. Hinter der App liegt eine Menge Service und Datenbank und Unterstützung und Hilfe und so. Und also das da. Okay, also die 16 Euro sagst du auf jeden Fall lohnen sich schon. Also das, was du da bekommst, das ist auf jeden Fall auch die 16 Euro wert. Also mir war es das bisher immer wert. Sorry. Ja, also der Punkt bei Weight Watchers ist, und da kommen wir bestimmt auch noch mal ein bisschen mehr drauf zu sprechen, ist, wenn du die Gefahr bei online ist, dass niemand auf dich aufpasst außer dir selber. Wenn du zu diesen Treffen gehst, habe ich mir sagen lassen, ist diese Motivation halt noch mehr, weil du hast das Gefühl in der Gruppe und die haben alle ähnliche und man motiviert sich einfach so ein bisschen. Während du, wenn du das nur so für dich alleine zu Hause machst irgendwie, dann und du hast, ich meine, die App gibt dir quasi Regeln vor und ob du dich aber daran hältst oder nicht und ob du da wirklich ehrlich eintippst jeden Tag, was du isst, beobachtet ja dann keiner. Da muss man halt zu sich selber sehr ehrlich sein. Wenn man das aber ist, nimmt man einfach wirklich super ab damit. Das ist aber das mit den Treffen, das macht Sinn, wenn man dann irgendwie jede Woche oder weiß nicht wann die sind, hingeht und sieht, oh, die Ursula, die ist aber schnittig geworden. Dann spornt das schon an, ne? Ja, und die sollte sich jetzt noch schnell einen neuen Namen geben lassen und dann läuft es. Ja, auf jeden Fall, wenn die, naja. Aber Chris, aber genau das ist ja der Punkt, warum ich das so ein bisschen in diesen Podcast einbaue, weil ich kenne mich natürlich. Ich brauche immer gut einen Antrieb und den habe ich eine Zeit lang dann schon, so ein paar Wochen, wie es halt immer so ist. Und dann gibt's ja immer so diese Grenze, wo erstmal nichts mehr runtergeht. Und, und über, also bis dahin schaffe ich fast jede Diät, Sport, sonst irgendwas. Aber ab diesem Punkt, wo man dann so das sind ja meistens nur ein oder zwei Wochen, wo dann nicht viel passiert, da brauche ich dann irgendwie so einen Arschtritt. Und ich denke, du kannst zu diesen Treffen übrigens auch, wenn du dich jetzt für online entscheidest, jederzeit einfach nur so einmal gehen, weil da zahlt man pro hingehen. Du gehst hin, zahlst was, setzt dich hin und wenn du sagst, dir reicht es alle halbe Jahre einmal dahin zu gehen für den Arschtritt, dann machst du das halt so, also du verpflichtest, bei den Treffen zahlst du echt einfach pro Treffen. Das ist auch nicht schlecht. Was kostet das denn so ein Treffen? Ich glaube 11 Euro. Einmal? Mhm. Was erzählen die da? Die messen die ganze Zeit. Na, du wirst einmal gemessen und ich glaube, wenn du das erste Mal hingehst, kriegst du nämlich auch dieses kleine Büchlein, wo so die ganzen Nahrung, aber das weiß nicht, ob das noch so ist, aber na, du kriegst halt da eine Beratung, ne? Also da ist dann wirklich ein ausgebildeter Trainer, weiß jetzt allerdings nicht, was die tatsächliche Ausbildung, um Weltwatcher-Trainer zu werden, bedeutet. Ja, ich gehe davon aus, dass Olli Kahn da persönlich ist. Ja, verlier wie ein Mann, der holt sich da an und dann verlierst du erstmal 3 Kilo aus Angst. Der dich am Schlawittchen packt. Genau. Ja, nee, also. Ja, also du kannst es auch total kombinieren, wenn du willst. Was ich auf jeden Fall bei diesen Treffen natürlich gut finde, ist das, was Maria auch gesagt hat, mit diesem Tipp geben. Was kann ich noch machen? Was mache ich vielleicht falsch? Weil, wenn ich genügend Geld hätte, wirklich gern machen würde, wäre natürlich ein persönlicher Ernährungsberater, der da... Ja, super gut. Ja, also das wäre natürlich sowieso, glaube ich, das Allerbeste, weil wenn das dann mal so vor dir liegt, also das machen die ja, glaube ich, am Anfang, dass sie dann erstmal deinen kompletten Kühlschrank durchgehen und deine Vorratskammer plündern und sagen, guck mal, das, das und das und das und das und das und das hier hinten, das und das. Ich glaube, wir haben es im Prinzip verstanden, ja. Und das würde ich, das übrigens auch, nicht essen. Ja, dann glaube ich, hat das nochmal mehr. Ja, aber doch auch nur die 3 Wochen, bis es stehen bleibt, oder? Ist richtig. Deswegen bräuchtest du jemanden, der da relativ streng an meiner Seite gestellt parat immer ist und mir dann Tipps gibt. Das würde ich jetzt nicht essen. Aber oder hey, das hast du dir heute verdient, weil so und so. Ich finde aber ganz ehrlich, dass das mit der App und durch das Punktzählen, das war der Effekt, den das bei den Weight Watchers bei mir hatte. Also, dass ich halt dadurch, dass ich, wenn du wirklich täglich Buch führst, immer wenn du isst, gibst du in die App ein, was du gegessen hast. Und du fängst automatisch an. Und wie viel? Du fängst automatisch an, mitzudenken, deinen Tag zu planen und zu wissen, so, okay, ich kann jetzt entweder irgendwie 1 Kilo Gemüse essen, ohne irgendeinen Schnicki und kann dann heute Abend nochmal richtig Fett reinhauen. Oder ey, ich will jetzt heute, ich will rausgehen, ich will ein Eis essen gehen und so. Und du weißt es, du fängst im Kopf halt an, mitzuzählen, schon im Vorfeld. Also du fängst ja halt Gedanken an. Du lernst sehr, sehr schnell, welche Nahrungsmittel gut für dich sind, von denen du einfach mehr essen kannst, bis du satt bist. Oder was einfach wirklich mega reinhaut. Und ich trinke trotzdem mein Bier. Und ich weiß halt aber, wenn ich Bier trinke... Da gibt es auch so Extrapunkte pro Woche, ne? Ja, vielleicht sollten wir mal das ganze Prinzip so am Beispiel mal erklären. Also ich glaube, bei Frieda ist genauso wie bei mir. Wir haben, glaube ich, beide 26 Punkte, oder? Ja, das ist, wenn du ein gewisses Gewicht, also du fängst... Darf ich euch mal ganz kurz unterbrechen, weil ich wollte mal wissen, wann, dann würde ich das vielleicht unter Umständen hier live im Podcast machen, wann bekommt man denn seine Punkte mitgeteilt? Ist das vielleicht zu Anfang, also du kriegst... Aber erst nach den Zahlen. Ja, genau. Du meldest dich an, dann gibst du dein Gewicht an, dein aktuelles, du gibst deine Größe an, dein Geschlecht, weil das ist unterschiedlich. Männer dürfen mehr Punkte verbrauchen als Frauen, und deinen Job. Und dann wird dir eine Punktzahl zur Verfügung gestellt, die du pro Tag hast und eine Punktzahl, die du pro Woche hast. Und je weiter du abnimmst, reduzieren sich deine Punkte. Und bei Frauen endet das, glaube ich, bei 26, dass die drunter geht's, glaube ich, nicht. Und wenn, also ab einem gewissen Gewicht, also wenn du jetzt zum Beispiel mit nur mit einem relativ Normalgewicht anfängst, dann steigst du wahrscheinlich als Frau auch direkt mit 26 Punkten ein. Also das ist halt die Relation von Gewicht zu Körpergröße. Okay, also halten wir fest, wenn ich mich online registriere, kann ich später im App Store mir eine App runterladen und mich wahrscheinlich mit irgendwelchen Account-Daten da anmelden. Genau, du hast dann okay. ganz normal Benutzername, Passwort. Chris, ganz kurze Frage an dich. Willst du lieber Sport machen oder Weight Watcher? Ich mach Sport. Ganz einfach darum, dass wir zwei verschiedene Sachen machen. Ja, ich wollte auch Sport machen, aber gut. Pass auf, dann mache ich das jetzt hier mal nebenbei. Oder wir machen Weight Watchers und. Wir, ja, aber ihr, warte, warum machen wir ja schon? So, pass mal auf. Jetzt könnt ihr mal weiter erzählen. Ich fange ja mal an, alles genau, einzugeben. Also, und man hat jetzt in meinem Beispiel mal kurz wiegen, ja? Auch. Gut. Ah, alles klar, er wiegt sich offensichtlich mit einer Tüte Alufolie. Ja, richtig. So macht man das. Ja, ist ja richtig. Im Osten. Also, man hat halt diese 26 Punkte, wobei, gerade wenn er sich da jetzt anmeldet, interessiert ihn das vielleicht auch, was ich jetzt erzähle, ne? Möglicherweise. Ja. So. Ist er da wieder? Ich habe die Alufolie wieder gehört. Bin wieder da. Welche Alufolie denn? Irgendwas ist komisch in deinem Leben. Also, du hast halt diese 26 Punkte in meinem und Friedas Fall. Und du gibst genau ein, was du isst, also die Datenbank von Weight Watchers, wofür man eben, glaube ich, auch so viel zahlt, hat halt nicht nur ein, also da, du gibst nicht nur Brot ein, sondern du kannst auch wirklich die Marken alle eingeben und dann weißt du genau, ah, von der Marke liegt ein Urkornbrot, hast du nicht gesehen, ist eine Scheibe so und so viele Punkte. Also die Datenbank ist schon sehr detailliert, genau, also und riesig. Und dann gibst du halt dein ganzes Essen über den Tag ein und irgendwann zählt halt die Punkte runter und rechnet das selber und du siehst dann in deinem Tagebuch so, oh oh, jetzt wird's richtig knapp und es ist erst 9.45 Uhr morgens. Und so ist es übrigens die ersten zwei Wochen auf jeden Fall, weil man erschreckt sich echt ganz schön, was so zusammenkommt sozusagen, so mit Kleinigkeiten. Man hat aber noch zusätzlich zu den 26 Punkten pro Tag 49, also habe ich 49 ja. Wochen extra Punkte. Und da kannst du dich jetzt entscheiden, ob du diese Wochen extra Punkte über die Woche gleichmäßig verteilst und jeden Tag ein bisschen mehr isst oder ob du die aufhebst für eine fette Party, weil Alkohol hat ziemlich viele Punkte und die am Wochenende wegknallst oder ob du die einfach nicht nimmst und schneller abnimmst. Was aber Weight Watchers empfiehlt oder wirklich sehr stark empfiehlt, ist, dass du jeweils deine Tagespunkte aufbrauchst, weil das ist die errechnete Punkteanzahl, die gesund ist für dich zu essen, um noch abzunehmen. Und wenn du weniger isst, wäre es einfach zu wenig Energie, die du zu dir nimmst. Das heißt, wenn du abends so irgendwie so da sitzt und du hast noch 5 Punkte übrig, dann sollst du halt noch ein Stück Schokolade essen oder so. Also man soll schon die Tagespunkte aufbrauchen und mit dem Wochenextra kannst du halt entscheiden, willst du schneller abnehmen oder nicht, willst du die aufbrauchen oder nicht, wie auch immer. Das hast du so vor, genau. Und du kannst auch durch zusätzliche Aktivitäten, also wenn du irgendwie joggen gehst oder Fahrrad fahren oder irgendwas, kannst du auch die Aktivitäten in Punkte umrechnen, die quasi dann wieder dazukommen zu deinem Tageslimit. Also du kriegst Aktivitätspunkte einfach. Ja. Also für wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich muss mir das jetzt aus dem Hut ziehen, weil ich bewege mich nicht. Aber wenn du, ich bin mal einmal wandern gegangen und wir waren irgendwie 6 Stunden wandern und richtig schön bergauf, bergunter Action und habe dadurch 6 Zusatzpunkte gekriegt. Einfach nur fürs Wandern. Und ich krieg ich habe ja genau wie Philipp auch Joggen für mich entdeckt und eine Stunde Joggen sind 10 Punkte. Was schon mal auch nochmal ein ordentliches Extra. Richtig ordentlich, ja. Wenn du überlegst, dass du halt 26 für einen Tag zur Verfügung hast und dann irgendwie quasi nochmal ein Drittel drauf kriegst. Zu Anfang fand ich es ein bisschen hart, also weil du erstmal gelernt hast, also zu Anfang stellst du halt erstmal fest, so, oh, ich denke, ich ernähre mich schon soweit ganz okay und dann stellst du fest, ach, scheiße, allein schon belegtes Brötchen hat irgendwie 9 Punkte, wenn es gut läuft, im schlimmsten Fall mehr. Mhm. Und du merkst dann irgendwie, ach krass, oder also sag mal, ein trockenes Weizenbrötchen hat 4 Punkte. Und wenn du überlegst, du isst zum Frühstück so deine 2 Brötchen mit Butter und Wurst, dann hast du schon mal locker die Hälfte deines Tages. Noch Milch im Kaffee? Genau, Milch im Kaffee auch, total super. Das ist zu Anfang so ein bisschen so ein Schock, aber dadurch fängst du halt schnell an, irgendwie nach Ausweichmöglichkeiten zu suchen. Und dann guckst du halt, okay, Knäcke hat nur 1 Punkt oder Schwarzbrot hat irgendwie, weiß ich nicht, wenn ein dunkles Brot hat vielleicht eine Scheibe nur 2 Punkte. Du fängst relativ schnell an, deine Ernährung darauf anzupassen, dass du noch satt wirst. Also ich bin jetzt so weit, dass ich das Wichtigste eingegeben habe und jetzt eigentlich so weit wäre, dann zu bezahlen. Kurze Frage noch. Bekommt jemand von euch den Newsletter? Bringt der was? Nee, kann ja sein, dass da irgendwie ein paar Tipps drin stehen oder... Nee, eigentlich, wenn du die App hast und so, da kommen jeden Tag neue Artikel und Tipps und das Rezept des Tages und sowas. Also ich habe die Newsletter okay. nicht. Ich glaube nicht, dass da mehr drin steht als... Das darfst du nämlich auch, in der App gibt es halt auch Rezepte ganz viele, wo dann schon die Punkte dran stehen, wo du nicht mehr selber rechnen musst. Dann gibt es irgendwie die Erfolgsgeschichten und mit Vor- und Nachher-Fotos. Und dann gibt es auch so Artikel, so hier, also Probleme, die Leute oft haben sozusagen. Dann kannst du so, also es gibt wirklich, du wirst sehen, auch dann im Browser, da gibt es tausend Sachen, du kannst hier so Erfolgsroutinen eingeben und man muss einmal die Woche sich einen Tag aussuchen, an dem man sich wiegt und dann gibt es da auch eine Grafik und das und musst du dann mal eingeben. Ja, also ich bin jetzt schon bei PayPal. Ja, sehr gut. So, jetzt bezahle ich mal. Ihr könnt weitererzählen, es ist hochinteressant. Und wenn das so weiterläuft, müsst ihr euch aber von Weight Watchers hier bezahlen lassen für die Folge. Ja, so wie von Chefkoch. Das hat auch schon so super funktioniert. Mhm. Wir wollen unsere Gerichte übrigens auf chefkoch.de bringen. Soweit so gut, bis dann eine E-Mail kam oder eine Meldung kam, dass es wie viel? 4 bis 6 Monate dauern kann. Ja, dauert nur 4 bis 6 Monate. Da muss praktisch einer, das ist aber allerdings, glaube ich, ein Analphabet, der praktisch parallel zum Überprüfen. Das ist nämlich der Unterschied zwischen der Brieftaube und der E-Mail. Nee, Moment mal, da gibt es in dem Fall gar keinen Unterschied. So, jetzt pass auf, jetzt geht's los, jetzt bin ich dabei. Ich bin am, woher kennen die denn meine richtigen Namen? Das ist ja wohl eine Frechheit, ich habe doch hier was ganz anderes angegeben. Bestimmt haben sie sich das von PayPal geholt. So. Also ich kann euch mal erzählen, was passiert, wenn ihr bezahlt habt. Für alle, die hier zuhören und auch schon auf weightwatchers.de rumgeklickt haben und so weit sind wie ich. Wenn ihr das gemacht habt, ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr mit Oliver Kahn dieses ganze Programm absolviert. Sonst müsst ihr mit der fetten Neubauer da abhängen. Das ist natürlich völlig ekelhaft, die dumme Sau. Noch schlimmer wäre natürlich Veronika Ferres, die alte... Naja. Also ihr Bittermöse. Seid... Ja, also Veronika Ferres ist da wirklich das hässlichste Dreckschwein der Welt, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist so eine hässliche Da würden mir noch ein paar Frau. Andere einfallen, aber... Ich finde die so widerlich, arrogante Drecksau ist das. So, also jetzt bekommt ihr dann so eine Art Abonnement... Einfach mal auslassen. Abonnement hier zugewiesen und das Programm könnt ihr jetzt installieren. Ja, das mache ich jetzt mal. Jetzt steht hier dran, ob alles richtig ist, mein Gewicht, meine Größe, mein Geburtsdatum und ob ich ein Mann bin. Ja, das ist richtig, das bestätige ich. Oh, jetzt geht's los. Wiegetag. Kannst du dir aussuchen. Ja, du musst dich einmal in der Woche wiegen. Richtig. Und man kann quasi selber aber sich den Tag, welchen man da eben haben möchte. Bei mir ist es übrigens der Dienstag, weil ich das ganz praktisch finde, wenn ich am Wochenende zu sehr reingehauen habe, habe ich noch mal so einen Tag, um das Ergebnis zu schönen. Also bei mir ist es der Donnerstag aus dem gleichen Grund und da habe ich 3 Tage. Okay, also Chris, wir wollen das Ganze ja in unserem Podcast integrieren. Mhm. Und deswegen wäre ja eigentlich der Dienstag für uns auch prädestiniert, oder? Im Prinzip schon, ja. So, jetzt, das habe ich mir ausgesucht, Dienstag. Jetzt fragt mich Weight Watchers, was mein Abnahmeziel ist. Ja, wo willst du hin? Ja, das ist natürlich... Darf aber eine bestimmte Zahl auch nicht unterschreiten, da sagen die dann ungesund und so. Ja, genau, das sagen die jetzt auch. Und wie gesagt, ich habe mir ja auch wirklich Zeit gelassen, 205 Pfund zu erreichen. Man muss dazu sagen, ich bin 2 Meter groß, da darf man schon ein bisschen mehr wiegen. Aber ich würde mal sagen, 105 Kilo ist mal das erste Ziel. Chris. Man kann übrigens auch monatlich kündigen, ne? Das ist nicht so wie Handyvertrag oder so. Das ist vielleicht auch interessant. Okay, hier steht, mit Weight Watchers können Sie bis zu 1 Kilo pro Woche abnehmen. Stimme ich zu. Also, weiter geht's. Jetzt geht's los. Jetzt werden meine Punkte erreicht. Oh! Dieses 1 Kilo pro Woche ist aber wahrscheinlich dann ohne Extrapunkte, oder? Jetzt habe ich meine Punkte zugewiesen 4 bekommen. Punkte am Tag. Jedes Lebensmittel hat Pro-Points. Aha. So, tägliche Pro-Points. 52, kann das sein? Das kann sein. Du bist sehr groß, du bist ein Mann, das kann durchaus sein. Und solange du auch noch... ich bin allerdings ein bisschen neidisch, möchte ich. 52, das klingt... Nach dem, was, 26. Nach dem, was ihr erzählt habt, klingt das so, als ob ich jetzt dann also in Zukunft nur noch 2-mal bei McDonald's essen kann am Tag. Da musst du ganz schön einfach dich mal ein bisschen zurückschrauben. So, Wochenextras sind 49 Punkte. Oh, das scheint eine Standardzahl zu sein. Ja, ja. Nach Bedarf für Extras, Einladungen und Restaurantbesuche. Sobald sie anfangen, alles zu notieren, was sie essen und trinken, werden sie feststellen, welche Lebensmittel die beste Wahl für sie sind. Also ist ja, du entscheidest halt irgendwann entweder nach super lecker und ich esse aber nur einmal am Tag, weil meine Punkte mit einer Pizza weg sind. Genau. Oder ich will dreimal schön viel essen und dann muss ich aber automatisch extrem gesund essen, damit ich das da reinkriege. Und das ist halt die Ernährungsumstellung, die da stattfindet. Aber ich kann dich beruhigen, also mit 52 Punkten kannst du, glaube ich, 2 ganze Pizzen essen, darfst aber ansonsten nichts essen und nur Kaffee und Wasser trinken. Ja, das ohne ist Quatsch. Ja, 52, also okay, eine, Pizza. Eine Pizza hat so 34. 24. Ja, die A&P Margherita hat 24. Ah ja. Okay, also ich werde dann irgendwie Norma Pizza essen, die direkt, glaube ich, noch mit Folie dann in den Ofen kommt. Nee, also jetzt ist es so, dass ich im Endeffekt alles gemacht habe. Er sagt jetzt noch irgendwas hier mit passende Apps und Pipapo. Ich mache jetzt mal jetzt starten. Ich nutze ja nur ein iPad. Ich nutze ja kein iPhone. Ich hoffe, dass es die da iPad-App ist super. Die super, ich das auch. Wollte ich hören. Jetzt gehe ich mal, denke ich mal ganz einfach hier in den App-Store und suche mal nach Weight Watchers. Genau. Dann gucken wir mal, Wichtige was passiert. Das Wichtige ist halt wirklich nur, dass du da dein iPad oder wie auch, worüber du das auch immer machst, halt bei dir hast. Also, ist immer an mir, ist einen ganzen halt Tag an mir dran. Sofort notierst, wenn du was isst. Also irgendwann stellt sich das ein, dass du halt auch weißt, so, okay, ich esse jetzt irgendwie Brötchen, bla bla bla, und ich gebe das irgendwann später ein. Aber ich glaube, für den Anfang ist das ganz nützlich, wirklich direkt. Vor allem, wenn du noch nicht weißt, was. Also irgendwann, ja. Man ist irgendwann erstaunt, wie wenig unterschiedliche Sachen man isst. Deswegen hat man relativ schnell auswendig drauf, was kostet sozusagen. Ja. Und Weight Watchers geht halt nicht nur nach was du isst, sondern auch wie viel davon. Hat aber Sattmacher. Was ich auch noch ein sehr interessantes Konzept finde. Und du kannst dich jeden Morgen, also Sattmacher sind Sachen, von denen kannst du so viel essen, wie du willst, pro Mahlzeit, also schon nicht überfressen, aber so, dass du satt wirst. Und da musst du dir nur einmal eine Punktzahl für geben. Was gehört da jetzt zum Beispiel zu? Sattmacher, was ist das? Sattmacher sind entgegen allen neumodischen US-amerikanischen Diäten alles, also dunkles Brot, Nudeln, Kartoffeln, Reis. Aber nicht alles. Kohlehydrate. Ja, warte mal, ja, nee, nicht alles, also nicht ausschließlich, sondern nee, du wirst es sehen, in der App sind dann die Sattmacher-Lebensmittel, sind, glaube ich, grün gefärbt. Was ich aber immer nicht verstanden habe, Fisch, Maria, Fleisch. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist, ob du, weil die immer fragen, ob du einen Sattmachertag machen willst, ob das halt nur gilt, wenn du an dem Tag wirklich auch nur Sattmacher zu dir nimmst und nichts anderes. Weil das da bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen verlasse ich mich auf die Sattmacher-Nummer einfach nicht und gebe trotzdem an, ich esse 100 Gramm Nudeln und nicht, ich esse für 7 Punkte Nudeln. Aber der Trend geht doch auch inzwischen ein bisschen gegen dieses Schwarzkorn oder dieses Mehrkornbrot, ne? Weil da auch so viele... Das ist eine Entscheidung mit Weight Watchers. Es gibt ja im Prinzip die zwei großen Ansätze. Der eine ist Low Carb, der andere ist Low Fat sozusagen. Ja. Und Weight Watchers ist Low Fat. Low Fat, Low Sugar. Da kann ich ganz kurz was dazu erzählen. Habe ich heute, Maria, Frieda, verzeiht es mir, ihr werdet ihn nicht kennen, ein Interview mit Jimi Hendrix mir angehört. Der gesagt hat, Chris, das ist für dich wiederum interessant, er möchte im Welterweight und im Middleweight kämpfen. Ja, und dazu hat er gesagt, also wenn er eine Diät macht, macht er nicht diese Low-Cap-Geschichte, weil die hält er für Bullshit. Also das ist ja jemand, der professionell mit seinem Gewicht handeln muss. Und das fand ich dann auch wieder interessant, dass jemand sagt, Low-Cap hält er für Bullshit. Er geht lieber auf Low-Fat. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe... Low-Sugar vor allen Dingen auch, ne? Genau, Zucker ist ein Riesenproblem, hat er auch gesagt. Wir sind so multikulturell. Das ist Wahnsinn. Also wirklich, also gestern habe ich einen englischen Text hier 6-mal vorgelesen. Der multilinguale Podcast. Ja. Multimingual. Jetzt pass auf. Jetzt habe ich jetzt. Na, MM. Ach, egal. Jetzt kann ich hier noch was erzählen. Jetzt kann ich hier noch was erzählen. Ich habe mir jetzt die App installiert. Und was ich jetzt ein bisschen verwirrend finde, und ich hoffe, ihr zwei könnt mir da helfen. Es gibt jetzt hier so ein Feld, das nennt sich Meine Routinen. Mhm. Was haben Sie heute für Ihren schlanke Routine getan? Das finde ich, also, was will er da von mir? Wisst ihr das? Nö. Okay, cool. Doch, ich schon. Okay, dann Maria beschäftigt, das muss man auch dazu sagen, Maria macht Sachen immer sehr, sehr genau. und beschäftigt sich immer mit allem wirklich bis ins Detail und ich zähle einfach nur Punkte, aber Maria. Okay, Maria, erzähl. Man kann ja auch Weight Watchers, man kann ja quasi knietief einsteigen oder man kann einfach nur die Punkte ziehen wie Frieda, das funktioniert ja auch. Ja. Ich mache es eigentlich hauptsächlich auch so, nur ich will trotzdem immer Sachen super doll verstehen und hänge mich da immer voll rein, um dann zu entscheiden, ich mach's nicht. Aber in dem Fall, diese Routinen sind Sachen, die entwickelt haben, um Leuten, die so eben Probleme haben, so mit dranbleiben und die so bestimmte so in psychologische Fallen tappen, denen so ein bisschen zu helfen. Und da geht's um so Sachen wie, dass du jeden Tag, um so ein kleines Erfolgserlebnis sozusagen zu haben, anklicken kannst, habe ich meine Punkte heute eingegeben. Weil viele machen das nämlich nach einer Weile nicht mehr, so nach dem Motto, ich weiß das eh alles auswendig, deswegen gebe ich es nicht mehr ein, aber da schleicht sich ja, ne, der kleine Fehlerteufel ein. Mhm. Und dann auch so Routinen wie zum Beispiel, habe ich heute gefrühstückt, weil Weight Watchers vertritt halt auch die Meinung, dass man frühstücken soll, wenigstens ein bisschen, um den Metabolismus anzufeuern, weil man sonst eher zunimmt. Und das sind so Sachen, die kannst du so quasi anklicken, habe ich heute gefrühstückt, habe ich meine Punkte alle eingegeben und so weiter und so fort, um noch so ein mehr... System, ja, dass man wirklich... Ja, genau. Und dann kommen irgendwie da so kleine Zettelchen, sie haben alle ihre Schlankheitsroutinen heute. Du kannst da auch welche dazuklicken und wegschalten, halt kommt so ein bisschen einfach drauf an, was du für ein individueller Typ bist einfach, ob du das brauchst oder nicht. Ich benutze das zum Beispiel auch nicht. Sprich, das mache ich immer am Ende des Tages. Genau. Okay, und das mit meinem... Beziehungsweise, wenn du gefrühstückt hast, kannst du das nach dem Frühstück gleich machen, ne? Das weißt du ja dann schon. Ja, genau, das gucke ich mir dann morgen früh mal an. Dann gibt's hier auch dieses Feld Mein Umfeld. Das ist das, was ihr, glaube ich, vorhin auch kurz angesprochen habt mit, was haben Sie heute vor? Auswärtsessen, auf Reisen, im Supermarkt. Genau, und dann kannst du da raufklicken und dann kriegst du Tipps. So okay. Typische Fallen im Supermarkt. Und dann kannst du da raufklicken, dann kriegst du einen Tipp und dann steht drunter, 5000 Leute fanden diesen Tipp sehr hilfreich oder so. Die Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Gut. Genau so. Das ist ja, das finde ich auf jeden Fall mal, das muss man dazu sagen. Jetzt hier, die iPad-App finde ich wirklich sehr schön dargestellt. Also ich habe ein bisschen immer die Befürchtung, wenn eine App hässlich ist, da bin ich ganz ehrlich, dann nutze ich die schon aus dem Grund nicht. Deswegen nö, wie bei einem Mann. Geht mir ganz genau. Genau. Und, in dem jetzt Fall habe ich schon Bock drauf, morgen da was reinzuschreiben. Jetzt noch was mir gerade durch den Kopf geht. Ich gehe aber schreib davon doch mal als Witz jetzt rein, was du heute alles gegessen hast. Mal gucken, was. Okay, wo muss ich so das denn jetzt reinschreiben? Zum Tagebuch hinzufügen, genau, oder? Genau. Okay, also pass auf. Heute Morgen bin ich aufgestanden und habe einen Kaffee getrunken. Ihr könnt jetzt mal ohne teilnehmen. Milch? Mit Milch, Kaffee. Das muss ich erst mal ohne mich gefragt oder ohne Milch? Ohne Milch hat sie gefragt. Weil die hat heute früh einen Kaffee alleine getrunken und Ricky hat sich wieder nicht gemeldet. Ich habe mich nicht gemeldet. Eigentlich war abgemacht, dass ich immer anrufe, aber naja. Jetzt ab morgen wieder. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich praktisch oben bei Artikel, ich stelle mich jetzt wirklich ein bisschen doof an. Aber das gibt Ärger mit Jamie. Aber oh Gott. Nur für die Zuhörer, ne? Kaffee. Dann schreibe ich Milch und Zucker mit in das Suchfeld oder was? Nee, du immer pro Nahrungsmittel eins. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt eine Viertelflasche Rum noch getrunken habe, weil ich davon ausgehe, dass ich ab morgen keinen Rum mehr trinken darf. So. Milch? Nee. Merkt man aber kaum. Naja. Ach so, zum Frühstück? Nein. Ein Kaffee rumgekippt. Das Schlimme ist, dass mich das völlig verwirrt. Mit Rum? Maria macht mich nach... Los mit dir, mein Kaffee sah aus wie Eiskaffee. Nach einer Stunde macht mich Maria schon völlig neben... Also kann ich überhaupt nicht mehr nachdenken hier. So, pass auf jetzt. Kaffee. Kaffee-Rezepte. Ich drehe ja völlig durch. Das ist ja so verwirrend und unfassbar. Ich brauche doch einen Ernährungsexperten. Wenn also du musst dich da schon mal ein bisschen reinfummeln. So. Also das ist auch wie bei Frauen und Männern. Das Schöne ist aber nach einer Weile raus. Und das Schöne ist, Sachen, die du regelmäßig isst oder trinkst, da fragt dich die App dann, möchtest du das zu deinen Favoriten hinzufügen? Aber ich finde nicht mal Kaffee mit Zucker. So eine Scheiße. Du musst Kaffee eingeben und Zucker eingeben. Ah ja, okay. Was bei mir übrigens dazu führt, und nicht laut werden vor allem, ne? Ich bin völlig entspannt. Mit den Favoriten, das führte bei mir dazu, dass ich nach 3 Tagen von meiner App gefragt wurde, ob ich Wodka zu meinen Favoriten hinzufügen möchte, was hier beim Haushalt zu großem Gelächter führte. Und ich habe auch irgendwie hab mir sagen lassen, dass ich das ganze Weight Watchers-System ad absurdum führe, wenn ich irgendwie den ganzen Tag an Essen spare, nur um abends für unsere Podcast-Aufnahme noch möglichst 3-4 Wodka offen zu haben an Punkten. Also ich kann euch beiden jetzt sagen, ich habe jetzt Kaffee und Zucker eingegeben. Und mir wird ja alles angezeigt, nur nicht Kaffee und Zucker. Aber du, guck mal, der Kaffee, kann ich dir schon mal sagen, Kaffee ohne was kostet nichts. Das heißt, wenn du weißt, du hast irgendwie... Aber hast du in die Suchleiste nur das Wort Kaffee eingegeben? Kaffee und dann noch Zucker. Also nee, du musst doch jedes Nahrungsmittel einzeln. Ja, das will ich ihm doch gerade erklären. Ah, also ich gebe jetzt erstmal Kaffee ein. Gut, das muss man wirklich, ist mal ehrlich, also ich, für mich ist es doch logisch, dass man da irgendwo hinschreibt, hier Kaffee mit Zucker. So, jetzt habe ich hier Kaffee, dann zum Tagebuch, ja, hinzufügen wahrscheinlich. Genau. So, das mache ich jetzt. Wie viele Punkte hat er? Null. Korrekt. Er hat null Punkte. Jetzt gebe ich praktisch Zucker an. Halt, warte, ich muss mal ganz kurz hier lesen. Kaffee speichern. Und den habe ich morgens getrunken. Eine Portion, ja, wird schon sein. Kaffee hat null Punkte, da kannst du jetzt auch 10 Portionen eintragen. Das da hast du natürlich recht, da macht man dir wirklich nichts vor. Du, da habe ich meine Augen immer offen aufs Ziel gerichtet. So, jetzt gebe ich oben Zucker ein, richtig? Korrekt. Ach, Wahnsinn. So, jetzt habe ich hier Zucker, da gibt es natürlich einfach mal Zucker, ein Point, 2 Teelöffel. Okay, was sind, also ich muss dazu sagen, ich trinke immer so einen großen Bottich fast schon Kaffee, also so eine große Tasse. Wie viel Zucker richtig machst du denn? Muss 3 Würfelzucker. So eine Flasche Rum ja reinpassen. Dann, wenn es dann gib doch mal Würfelzucker. Gib doch mal statt Zucker Würfelzucker ein. Würfelzucker, du hast absolut recht. So, es passiert erstmal nichts. Es ist so spannend. Also ich bin jetzt schon so gehypt von dieser App. Würfelzucker, es dreht sich immer noch. Es ist wirklich spannend, ob er Würfelzucker finden wird. Und leider gibt es keinen Würfelzucker. Chris, jetzt bist du gefragt, als Koch. Wie viel Gramm ein Würfelzucker ist? Nein, wie viel Teelöffel? Ich würde sagen, einer. Ja. Okay, dann nehme ich mal 3. Ja. Was war jetzt los? Sind alle noch da? Wieder? Mhm. Ja, ich bin okay. Okay, nehmen wir 3 Teelöffel Zucker. So, dann habe ich auch Milch dazu getrunken. Im Kaffee praktisch. Milch, dann suchen wir mal nach Milch, das habe ich jetzt schon kapiert. Vielleicht einigen wir uns darauf, dass du jetzt live nur dein Frühstück eingibst, weil... Das war fettarme Milch, aber es war kein Glas. Jetzt schon die erste Frage. Wenn ich jetzt kein ganzes Glas getrunken habe... Ich glaube, du kannst ein halbes... Oder die Milliliter auch einzeln. Du hast absolut recht. 20 Milliliter ist ein Esslöffel. Ja. Naja, das kommt schon hin. 20 Milliliter Milch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du mehr als einen Esslöffel Milch an deine Kaffee hast. Ich nehme wirklich immer nur so einen ganz, testen. So einen ganz kleinen Schubs mache ich immer nur rein. So einen Schubs. Schubs. Mehr mache ich nicht. Naja, messt es doch morgen mal anhand von Esslöffeln oder mit einem Messbecher, damit du selber ein Gefühl dafür kriegst. Weil das ist tatsächlich wichtig, dass du selber ein Gefühl dafür kriegst, welche Menge von was ich, also du kannst es jetzt für heute, ist wahrschelich Wumpe, aber ab morgen würde ich einfach mal dich selber testen, okay, so mag ich meinen Kaffee, wie viel Milch, wie viel Zucker ist da dran? Dann einen Apfel habe ich gegessen, der gibt aber 0 Punkte. Welchen Bildungsabschluss braucht man eigentlich für die App? Ja, ich habe 4 Äpfel heute gegessen, sind 0 Punkte. Großartig. Tatsächlich? Ja. Ich denke, das System ist gegen Zucker. Ja, aber gegen Fruchtzucker. Also von echten Früchten. Bei Obst haben sie irgendwann festgelegt, dass du gar nicht so viel Obst essen kannst, dass der Fruchtzucker relevant wird. Ja. Okay, jetzt kommt schon wieder eine Frage, die ich von euch erklärt haben will. Und zwar habe ich ein Käsebrot gegessen. Gebe ich dann einfach nur Käsebrot ein und nein. Nein. Übrigens, man muss mal dazu sagen, die essen 1-2 Wochen ist Weight Watchers schon ein bisschen Pain in the Ass, weil man von null auf plötzlich alles eingibt, was man so isst, und am Anfang kommt einem das ein bisschen nervig vor. Aber irgendwann geht das so schnell, dass man das nicht mehr. Man kann auch bestimmte Sachen, die man andauernd isst, als Rezept speichern, dann muss man die nicht mehr immer alle einzeln eingeben und so weiter. Okay. Also gebe ich jetzt aber du musst Käse jetzt die Scheibe Brot, die Butter und den Käse. Oh, und wenn du die Marken von den Sachen weißt, ist das sogar noch viel besser, weil auch ein Gouda anders als ein Frischkäse Light. Das war halt ein Aufschnitt. Ja. Was war denn? Naja, ein Gouda, ein Edamer, irgendwas. Ja, ich mache jetzt mal Gouda. Das Tilsiter. Ich finde Tilsiter ist auch so ein schöner Name. Welcher Käse ist das mit den ganz vielen kleinen Punkten? Also Löchern meine ich. Mit den ganz kleinen Löchern. Gouda. Mit den ganz kleinen Löchern. Gouda ist, glaube ich, Tilsiter. Tilsiter ist der perforierte. Tilsiter. Ja, der ist. Ja, wir haben doch hier, da ist doch der Onkel Koch ist doch hier auch online gerade. Ja, der wusste aber noch nicht mal, dass ich. Ach, übrigens, Chris, ich habe keinen Breter. Ich habe keinen Breter, Chris. Das ist die Information, die ich dir noch mit auf den Weg geben wollte. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt Gerichte aus dem Weight Watchers Portfolio kochen werden, oder? Aus dem Portfolio. So. Portfolio. Jetzt. Bei die zwei Pizzen am Tag. Habe ich Käse? Ich bin so glücklich gerade. Ich kann es gar nicht, ich kann es echt nicht in Worte fassen. Aber so eine Viertelflasche rum jeden Abend. Knallst du dir rein. Ja. So, ich guck mal, ob ich da auch die 52 Punkte komme. Dann ist er morgens sein Käsebrot und denkt sich, nein, ich kann heute nur eine halbe essen, heute gibt es noch eine Dreiviertelflasche rum. Scheiße. Sein Leben ist die Hölle seit Weltwatch. Ja, sag's. Mensch, so. Ja, willkommen in meinem ist Leben. Doch was. Ist doch noch was? Nein, ich brauche meine Punkte für den Rum. Ja, ja, kann man sich auch Punkte gegenseitig schenken? Komm, na komm, so, jetzt stopp meine 49 extra Punkte. Das ist jetzt aber Schluss hier mit lustig. Ja, weil wie bei WoW gibt es dann so Online-Börsen, wo man Punkte ja nicht hin und her schicken kann. Genau, oder? Kauft er sich erstmal ein paar Punkte. Ich Leute. Bin ein Level 15. Oder er geht zum Mediamarkt an die Kasse und fragt die Kassiererin, wo es denn hier die Weight Watchers extra Punkte gibt. Chris, du bist ja völlig hysterisch. Haben Sie eine Karte dafür? 5 Gramm Butter entspricht einem Teelöffel. Was macht man denn sich so? Also, das ist jetzt ganz schwer für mich einzuschätzen, aber ich würde mal sagen, einen Teelöffel macht man sich auf so ein Brot. Ja. Mehr nicht, oder? Mehr nicht. Wenn du nicht der bist, der es so richtig dick mag, nee. So dass man nicht mehr das Brot durchsieht. Ich hasse Butter. Ich hasse auch Butter. Für mich wirklich nur damit, ich muss dazu sagen, das Brot, was ich hatte, war jetzt nicht das allerbeste irgendwie. Es ist ein Riesenproblem, finde ich heutzutage, ein richtig leckeres Brot zu bekommen, das man abends kauft und am nächsten Morgen noch essen kann. Das ist wirklich schwierig heutzutage. So, das war natürlich ein Roggenmischbrot. Oh Gott, ich schieße mir, glaube ich, gleich in den Kopf. Warum, Chris, was empfiehlst du für Brot? Ich schicke euch dann für den Jogging-Podcast mal einen Link. Ich habe einen langen Artikel darüber geschrieben, wie man als extrem fauler Mensch wie ich sich das Joggen angewöhnen kann. Oh ja, bitte, kommst du einfach noch mit dazu, wenn der Philipp da ist. So einfach machen wir das. Schick mir den jetzt mal, habe ich was zu tun. Chris, jetzt reicht's aber wirklich. Das ist doch hier wichtig. Ich esse gerade eine ganze Tüte Stork-Schokoladenriesen, ich kann gerade nicht. Außerdem war die Maria... Eine ganze Süte? Maria, ich trinke gerade mein zweites Bier. Oh. Oh Gott, hier ist eine ganze Süte. Maria jetzt hat gesagt, ich soll das machen. Punkten und Ricky versucht gerade sein Brot da aufzuschreiben, die arme Sau. Ey, ihr seid ja echt mal völlig blöd. Ich sauf gerade zwei Bier, ja, und ich eine ganze Süte Storch. Riesen. Das reicht gerade mal, ey, wirklich. Beim Esslöffel Butter, ihr Schweine. So, Chris, wenn der Philipp kommt, fängst du live an in der Sendung zu joggen. Ist mir scheißegal. So, jetzt habe ich das Scheißrocken-Mischbrot, das dreckige Scheißrocken-Mischbrot habe ich jetzt hier drauf. Dieses Mischbrot geht mir schon auf den Sack, du. So, jetzt habe ich heute eine Pizza Ader gegessen. Geplatzt. Ich kann nicht. Oh. In Aneurysma. Hast du eine Ader geplatzt? die Süte Stork-Schokoladen-Moppets hier haben mich gerade. So. Pizza. Mensch, da hast du ja schon ein Drittel von deinem Frühstück eingegeben nach anderthalb Stunden. Ich bin jetzt gerade beim zweiten Frühstück, beim kleinen Frühstück bin ich jetzt. So, jetzt bin dann klingelt ihr wieder ein von 3 Stunden nochmal an. Ich bin jetzt beim Abendessen schon. Pizza, Salami vom Aldi. Oh Gott, ist das armselig. Ich hatte nichts anderes. So. Und das Schlimme ist, es heißt Edelsalami. Edelsalami. Was ist denn eine Edelsalami, bitteschön? Die ist übrigens gar nicht so unlecker, die Pizza. Naja, ich habe mir gleich gedacht, hätte ich sie bloß. Die von dieser italienischen Firma, ne? Da bei Aldi. Fand ich nicht gut. Oder? Fand ich nicht gut. So. Jetzt habe ich mal alles eingegeben, was ich an Lebensmitteln heute zu mir genommen habe. Bin ja mal gespannt. Warte mal, ganz kurz mal, für den Kaffee und das Käsebrot hast du gerade gefühlte zwei Stunden gebraucht. Das hast du jetzt aber innerhalb von 20 Sekunden eingetackert. Ja, ich hatte ein Käsebrot noch, die 4 Äpfel und eben eine Pizza. Und jetzt kommt hier... Und die vierte Flasche rum? Ah, ja, ja, ja. Na, sie geht schon los, cheatet auch schon, alte Säufer. Man merkt halt echt, weißt du, wenn man dann so mal im Kaffee sitzt und hier auf Dufte irgendwie ein Latte Matizio sich reinschüttet, dann kriegt man da so einen kleinen Keks dazu. Frau mit der Süte Storch. Also Chris, ich wette mit dir, Maria sitzt auch in Mallorca. Por favor, José, por favor. Und Aqua, no gas. Nee, pass auf, wisst ihr, wer das macht? Meine Mutter. Meine Mutter ist immer so, wir waren gerade in Rom kürzlich und meine Mutter ist ja dann nicht nur, dass sie einfach versucht, irgendwelche Wörter, die sie aufgeschnappt hat, irgendwo in falschesten Stellen zu bringen, sondern sie schreit die auch sicherheitshalber. Grazie! Und der Kellner deckt sich diese verfickten scheiß Nazis. Genau. Also es gibt kein Havanna rum. Es gibt kein Havanna rum hier im Weltwatches. Naja, aber rum, ich weiß nicht, ich sag mal, ja, eine gewisse Prozentzahl ist da gegeben. Ich glaube, da kannst du. Kann ich alles eingeben, meinst du? Mhm. Die werden sich wahrscheinlich nicht viel nehmen, die verschiedenen. Naja gut, es sind halt doch extreme Qualitätsunterschiede denn doch schon. Die Qualität ist doch aber den Punktenlatte. Ja, naja. Klar, aber denkt man so bei diesem Podcast. Wenn man so ein. Du, ich glaube, dieser Podcast hat einen extremen Wiederhörwert. Ich spüre das schon. Ich freue mich schon, wenn Ricky, ja, vor allem. Die Birne wegsäuft. Ich freue mich schon, wenn morgen dann eine E-Mail kommt von Weight Watchers, weil ich nenne den Podcast natürlich auch Weight Watchers. Natürlich. So, ein Glas, 20 Milliliter. Das kann ich so überhaupt nicht mehr einschätzen in dem Moment jetzt. Das Glas sind 250 Milliliter, ne? Also, das Lustige ist, dass hier rum auch ersatzweise als Esslöffel und Teelöffel angegeben wird. Was wiederum. Da müssen die beiden Alkoholiker aber ein bisschen lachen. Mein Spielcharakter irgendwie. Wie viel Esslöffel drum könnte ich trinken, um so zu enden wie bei der Weihnachtsfeier? Ich sehe ihn übrigens schon auf der Weihnachtsfeier, auf der nächsten, immer mit so einem kleinen Plastik-Esslöffel, den er aus der Tasche holt. Einen kann ich noch. Den teile ich mir jetzt aber ein. Gib nochmal einen Esslöffel. Den mache ich jetzt in Teelöffel. Ich schmeiße eine Runde Esslöffel. Wenn ich das nächste Mal beim Happy Day. Nächstes Mal bin ich auch beim Happy Day Podcast Live-Geschichte. Und wenn ihr dann alle in eurer Weight Watcher Gruppe da steht und nur noch einen Esslöffel trinkt, dann bin ich nicht dabei. Oh mein Gott. Okay, ganz einfach. Zwei Daumen, normales Glas, zwei Daumen hoch rum eingeschenkt. Sind das 40 Milliliter oder mehr? Da musst du unsere Alkoholikerin fragen. Was? Wie viel? Sie fühlt sich gleich angesprochen. Wieder weiß einfach, wo den hört. Normales Glas. Zwei Daumen breit eingeschenkt rum. Was also, für ein Glas, also ein Daumen breit in einem großen normale Schwenker. Das normale Glas, so ein Ikea-Glas halt. Also naja, mach mal so 4 bis 5 cl sollte. Was ist mach das in Milliliter? CL gibt's hier nicht. 50 Milliliter. Ich mach mal 4 mal 20 Milliliter. Komm, ich bin großzügig. 7 Punkte sind das übrigens. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, denn ich trinke ja Cola Zero. Cola Zero hat 0 Punkte. Echt? Das ist aber eigentlich. Tatsächlich? Pass mal auf, ich habe nämlich gelernt, dass das Problem bei Cola Zero ist, dass es deinem Körper vorgaukelt, es bekommt Zucker, deine Lust wird aber nicht befriedigt, dein Körper drängt praktisch, er kriegt den Zucker, kriegt aber keinen und du kriegst noch mehr Heißhunger auf Zucker. Ja, aber der Heißhunger macht dir ja keine Punkte. Das ist ja dann deine eigene Willenskraft, ob du dann noch mehr Zucker isst oder nicht. Und wenn ja, musst du es dann eintragen. Maria, ich habe mich schon jetzt ein bisschen in dich verliebt. Einfach intellektuell. Zu Recht. Bist so du geht mir das aber auch jedem, der mit Maria länger als 5 Minuten spricht. Nee, der Witz ist aber die Leute, die länger als 10 Minuten mit mir sprechen. Haben direkt Sex oder was? Chris, jetzt reiß dich mal am Riemen. Okay, nee, da hat er ja irgendwie recht. Aber bei 50 Minuten ist dann meistens wieder Ruhe. Also ich habe noch 9 Punkte übrig. Ich nicht. Kennt ihr eigentlich den Spleen von Ricky, dass er blasen muss bis zum Ende? Was? Nee, das ist Entschuldigung. Doch das war ja der Witz. Das interessiert mich aber gerade. Milch, Reis, Aldi. Ja, Frieda interessiert die Sache mit den Blasen. Erklär ihr das jetzt noch. Ja, erklär es mir mal bitte. Auch. Nee, ach komm, ich mach hier den Love Track, ihr macht weiter. Oder ja den Tumbleweed. So, ich habe mir dann heute auch zum allerersten Mal Milchreis aus dem Aldi geholt. Und auch gegessen, weil dann müsstest du es auch eintragen. Ja, mache ich auch. Und das kann ich an der Stelle hier schon mal jedem raten. Holt euch nie den Milchreis aus dem Aldi. Es ist unfassbar ekelhaft. Ist das mit so Kirschen drauf oder was? Ich habe so Schweine, habe ich mir geholt. Aber ich habe sie mit meiner Tochter und mit meiner Frau geteilt. So Gummischweine. Aldi wird auf jeden Fall nicht euer Sponsor. Nee, ich bin auch überhaupt kein Aldi-Fan. Aber aus Gründen musste ich heute in den Aldi. Aus Gründen, ne? Kann passieren. Ja, aus Gründen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nee, ist richtig. So, hier. Milchreis, Vanille, wie wir Ossis sagen. Vanille, sagen wir. Ach, Vanille, okay. Immer Vanille bitte für mich. Par favor. So. Grazie. Galaxia. Also jetzt bin ich bei 2 Punkten angelangt und jetzt kommen noch die Schweine, wo ich jetzt natürlich nicht weiß. Milchreis mit Schweinen, Mensch, ihr habt euch heute richtig gut gehen lassen. Schweine. Chris macht gleich Schluss. Ich schreibe jetzt mal rein, mal Schweine. Ich kann Gott einen guten Mann sein lassen. All die Schweine schreibe ich jetzt mal rein. Mal gucken, was da kommt. Ja, also okay, wir können festhalten, ich habe heute mehr Punkte verbraucht als... Ach, die findet, wenn man da hinschreibt, all die Schweine, findet ihr tatsächlich die Schweine. Hier habe ich sie. 3 Punkte pro 100 Gramm allerdings. Ja, sag doch mal, wie viel hast du jetzt? Kann mir mal bitte irgendwer sagen, was all die Schweine sind? Das sind so Gummitiere, die so aussehen wie Schweine. Ah, ich weiß. Ja, so, genau. So Speck wie so... Mäusespeck oder so. Ja, nur noch ein bisschen fester. Fester ist das. So, also. Ich mag es fester. Meine tägliche Pro Points habe ich verbraucht und auch schon einen Wochen-Extra-Punkt habe ich auch schon verbraucht. Und das nur am ersten Tag. Naja, das scheint es. Ja, aber du hast heute nicht drauf geachtet und du bist schon, also gerade so im Limit, das ist doch gut. Ich muss also, dazu sagen, ich habe extrem schon begonnen, an meiner Ernährung was umzustellen. Man muss klar, dazu die Pizza, sagen, der Milchreis, die Schweine, merkt man sofort. Der Rum. Maria, du glaubst aber nicht. Chris, da muss ich jetzt den Chris wieder mit ins Boot holen. Chris, erinnere dich bitte an unsere erste. Chris, du lachst jetzt, aber du hast gar keinen Grund zu lachen. Du hast überhaupt keinen Grund zu lachen. Das scheiße, der Typ, Junge. Ey, du dummes Dreckschwein, du hast überhaupt keinen Grund zum Lachen. Du dummes Scheiß-Arschloch, hör mir jetzt zu. Ja. Du, wir haben nämlich schon mal eine Abnehmaktion gemacht. Ja? Weißt du noch, Ken Touch, das hieß die. Kannst du dich noch erinnern? So, oh Mann, und da habe ich dir mal bei Jamie jetzt. Da habe ich dir mal gesagt. Oh, da lese ich 4 Ecken 2 Elfer gleich ganz anders hier mit dem Hintergrund. Chris, da habe ich dir mal erzählt, was ich früher gegessen habe am Tag. Und damals war ich im Fitnessstudio und da konnte ich das essen. Und das ist das Problem. Wenn du wirklich Krafttraining machst, dann kannst du natürlich extrem viel essen. Dann habe ich damit aufgehört und das ist dann das Problem gewesen, sich dann in der Ernährung umzustellen. Und dann habe ich innerhalb von, ich glaube, einem Jahr 10 Kilo zugenommen. Weil man muss dazu sagen, ich habe 3 Jahre lang wirklich regelmäßig Fitnessstudio absolviert. Aber dann die Ernährung nicht umgestellt, wenn ich es nicht mehr gemacht habe. Und das ist das Problem. So, und Christian, da weißt du, dass ich früher viel mehr gegessen habe als jetzt. Viel, viel mehr. Ja. Also ich möchte den beiden Mädels jetzt nicht erzählen, was ich früher gegessen habe, weil ja, es ist eine längere Liste. Und wir merken auch gerade, dass gerade deine Stimme ein bisschen anfängt zu zittern. Wir wollen da jetzt auch wirklich nicht in Ebenen vorgehen, wo es emotional ist. Es ist für mich sehr emotional. Ich würde so gerne, emotionale Sachen kannst du ja zu uns in den Podcast. Naja, ich würde sehr gern wieder irgendwas machen, so Fitnessstudio. Also insgesamt wieder auch. Aber nein, das Problem ist ganz einfach, also jetzt wirklich, das ist keine Ausrede, es ist die Zeit. Es ist die Zeit. Ich schaff's nicht. Ich schaff's einfach nicht. Ich bin so gefangen in diesem System. Ich bin ein Opfer dieses Systems. Und liebe Zuhörer, wenn ihr mir helfen wollt, könnt ihr das tun. Und zwar ist meine Kontonummer. Nein. Also Fakt ist schon mal eins. Das Eingeben und so weiter, da hat Maria recht. Ich glaube, du hast das vorhin gesagt. Ist am Anfang ein bisschen tricky, weil du musst alles einzeln raussuchen. Aber wie gesagt, wenn man weiß, man isst jeden Tag Brot, dann kann man das schon speichern und muss es eben nicht raussuchen. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal gut gemacht, so, weil das meiste wiederholt sich dann doch, gerade der Kaffee und was weiß ich, die Äpfel oder das Brot oder sonst irgendwas, das wiederholt sich doch. Und dann wird einem das relativ gut angezeigt, in riesen Zahlen auf der Webseite von Weight Watchers, wie viele Punkte man noch hat oder eben wie viel man nicht mehr hat. Und interessant ist, das finde ich jetzt wirklich interessant, dass ich gar nicht so viel drüber bin, obwohl ich das Gefühl habe, heute schon viel zu viel gegessen zu haben. Ich muss was trinken. Ja, unbedingt. Haben wir alle gerade. Gleich aufschreiben. Ja. Chris, das habe ich schon mit eingepreist. Nee, aber also man ist halt auch so bewusster, weil wie man mal sonst irgendwie auf Arbeit hier mal ein Stück Kuchen und da mal einen Keks und so, da muss man halt alles einzeln aufschreiben. Und da, also bei mir hatte den Effekt, dass ich dann, wenn ich eben hier den Kaffee irgendwo trinke und den Keks dazu, ich denke, ach naja, der eine Punkt ist mir jetzt eigentlich nicht wert, dass ich hier diesen Keks mehr reinschiebe. Jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Ich habe mir heute vorgenommen, einen richtig tollen Podcast mit euch beiden zu machen. Und dann, tut uns leid. Nee, jetzt, pass auf, jetzt kommt's. Und dann habe ich und der Chris im Vorfeld ein Gespräch gehabt, da ging es um neue Homepage, die wir gerade basteln und so. Und da war der Chris schlecht drauf, ich war schlecht drauf und da habe ich gedacht, ich trinke jetzt was. Und jetzt bereue ich es total. So. Also bin ich jetzt wieder Umkehrschluss schuld? Nee, du bist wieder schuld, weil du hast vorhin die ganze Zeit so rumgemosert und ich bin nicht gut drauf und pipapo. Naja, genau, so kam ich an. Ja, nee, du hast so die ganze Zeit so letzten Endes verbal in die Fresse gezogen. Und Chris muss jetzt hier den Kahn aus dem Dreck ziehen. Weil und Ricky, was ist denn mit eurem Feed eigentlich los? Was ist mit eurem iTunes-Feed? Na, ich gehe jetzt. Gute Überleitung. Nicht. Sagt mal bitte, Möpse. Was soll denn da sein? Also in meinem Downcast kann ich gerade nicht die aktuelle Folge von euch abonnieren. Na, dann das liegt manchmal in iTunes. Aber da ist nichts. Ja, ich bin gerade kurz irritiert. Also aktuelle Folge. Was hast du denn als letzte Folge da stehen? Ja, korrekt. Ne, also ich sehe keine. Das ist schlecht. Da kommt nichts. Dann liegt es bestimmt an iTunes. Die haben manchmal so Server-Scheiß und dann geht es eine Stunde später wieder. Ja, also bei mir sind die letzten drei Folgen noch da. Also die letzte Folge war Folge 9, wenn dir das hilft. Wenn bei ihm gar keine steht. Ah, jetzt, ja. Alles neu. Mhm, korrekt. Genau. Ja. So, jetzt ist wieder alles okay, danke. Sehr gerne. Da sind wir einfach auch schnell und effektiv. Absolut. Da ist die Leitung auch zu iTunes, zu Apple, ganz kurz bei euch. Absolut. Ja. Na klar, wenn man so, neun Folgen. Ricky hat sich jetzt final unter den Tisch gesonnen, oder? Wir machen das Ding jetzt hier alleine. Komm, wir übernehmen den Cast. Jetzt zu dritt durch hier. Ja. So, Chris, und du willst also joggen, ja? Ich werde joggen gehen, ja, und ich werde das, glaube ich, irgendwie in einem Audiobuch verwursten oder so, dass man auch wirklich irgendwie einen Antrieb hat. Ey, ich finde das total spannend. Ich blocke ja auch über mein Essen- und Joggenverhalten und so. Also ich brauche das auch immer, dass ich das noch irgendwo festhalte, um mich selber anzuspornen. Gar nicht, um es irgendwie preis- oder kundzutun, sondern einfach, um dann dabei zu bleiben, nicht wahr? Doch, ich bin ja so eine, ich brauche Aufmerksamkeit. Das ist für mich ganz wichtig. Möchtest du nicht deinen Blog hier mal nennen? Liebes Essen auf WordPress. Der heißt Liebes Essen. @.wordpress.com? Ja, korrekt. Ja, genau. Das ist heute mein. Nee, ich habe gerade überlegt. Die Beispiel, korrekt. Korrekt. Gehst du den Tag joggen? Oder bist es gibt die besten Leute sind ja immer die, die sagen, ich gehe jetzt joggen. Mindestens viermal die Woche. Ich sehe es gerade. Und sagen sich aber selbst erstmal, ich nehme erstmal meine alten abgelatschten Cowboy-Stiefel und meine vollgepisste Unterbuchse und laufe somit erstmal los. Was wichtig original ist. Original mein erstes Jogging-Outfit, die ersten drei Monate, meine vollgepisste Boxer und meine Cowboy-Stiefel. Ja, mit denen bin ich erst, das waren meine ersten drei Monate. Nein, aber sollte man nicht tatsächlich wirklich leicht durchstarten und sich vernünftige Schuhe kaufen, oder nicht? Ja, also ich finde schon. Ich habe ja ich weiß nicht, ob ich da jetzt drauf eingehen soll oder ob das jetzt, ob ich dann vielleicht. Nee, da machst du dir doch echt die Knie mit den Arsch oder nicht, wenn du damit so scheiß Schuhen rumläufst. Also das ist jetzt echt ernst gemeint. Ja, ich weiß. Ich bin zu weiß nicht, Kascha Sport oder wo auch immer, auf dieses Laufband, wo deine Füße ausgemessen werden und du dann extra Schuhe kriegst, also die dir Schuhe empfehlen, die, weil manche Leute laufen ein bisschen mehr nach außen, die brauchen dann Schuhe, die innen so ein bisschen verstärken und umgekehrt. Also die filmen das dann und zeigen dir das und sagen, hier, die und die Schuhe und die sind auch, die unterscheiden sich dann auch nicht im Preis, da geht es wirklich nur darum, dass du die richtigen Schuhe kriegst, die dann die entsprechende also es gibt dann schon Schwächen Schuhe, die haben. Die arbeiten gegen deinen Laufstil entgegen. Die müssen also nicht erst irgendwie eine Einlage produzieren oder so. Nee, genau. Also es gibt so zwei Standardarten. Also entweder läufst du so mit den Knöcheln so ein bisschen nach außen oder du läufst mit den Knöcheln so ein bisschen nach innen und dann kriegst du halt die jeweiligen Schuhe, die das gut abfangen sozusagen, damit deine Gelenke geschont werden. Das Geld auszugeben lohnt sich auf jeden Fall und das ist aber auch, also meine aktuellen Schuhe sind mit die besten, die es so gibt und die haben 80 Euro gekostet. Also das ist okay. Man kann so 1000 Kilometer pro Schuhe rennen. Mhm. Also was ich gut fand... Das gehört vielleicht jetzt gar nicht in den Weight Watchers Podcast. Doch, das gehört jetzt eigentlich genau hier nicht so. Ich habe mir nämlich auch mal Laufschuhe geholt und der Typ, der mir die verkauft hat, meinte zu mir, Einlagen. Damit kannst du viel rausreißen. Auch bei Jogging-Schuhe, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig passen, weil was ja auch so ein Problem ist, wenn du eine Weile mit denen läufst, fühlen die sich dann ja auch wieder anders an. Zum Zeitpunkt, als du die gekauft hast. Und der hat mich in so ein Schuhkarton, der mit so einer Art Schaumstoff gefüllt war, reintreten lassen und ja, habe gleich noch die Einlagen dazu geschustert und mit reingepackt. Und es gibt wirklich nichts Tolleres als richtig angepasste Einlagen. Also das kann ich wirklich sagen, das ist extrem wichtig. Und am Anfang, Chris, weil du hast es, ich habe es jetzt nicht ganz mitbekommen, weil ich war kurz weg, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du gefragt, welche Schuhe du dir kaufen sollst. Habe ich nicht gefragt, nein, richtig. Nee, genau. Ja. Nee, habe ich tatsächlich nicht gefragt, aber es hat mich sehr interessiert. Und es gibt ja auch Leute, die achten schon im Alltag, wie sie gehen. Das ist nämlich von einem bekannten Fitnessminister, den ich kenne. Die sagen, viele Leute gehen halt auf ihren, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht genau über den Ausdruck, sondern sie gehen halt auf ihren Knochen, nicht auf ihren Muskeln. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man leicht eingebeugt geht, dann geht man ja... Wir können ja nicht mal Ja oder Nein sagen. Wenn ihr ein bisschen eingebeugt geht, dann geht ihr ja mit Hilfe eurer Muskeln und nicht die Knochen, die irgendwie aufeinander drücken. Ich kann es nicht besser erklären, aber irgendwie so war das. Und das ist auch schon eine Geschichte, die muss man wohl auch beim Joggen erstmal lernen. Das richtige Laufen. Oder scheißt ihr da drauf? Also, ich weiß nicht, also ich laufe halt zum Beispiel so ein bisschen nach außen, was, glaube ich, das zur Folge hat, was du sagst, dass ich eben meine Muskeln und meine Gelenke nicht optimal belastet werden. Ja. Und das macht aber meinen Schuh dann korrekt. Und deswegen laufe ich jetzt. Also ich bin einmal quasi barfuß gelaufen und der hat es gefilmt und dann mit Schuh und dann hat er mir das in Zeitlupe gezeigt, dass meine Knöchel dann ganz anders gestellt waren. Also das macht schon einen Unterschied. Genau, wenn die Gelenke aufeinander drücken, das ist halt Kacke, ne? Ja, naja, du musst halt, du merkst es auch schon. Also eigentlich muss man auch in einem ständigen Dialog mit seinem Körper sein und quasi nicht zu viel wollen am Anfang, weil Gelenke und Muskeln können ja auch alle lernen. Das ist ja alles lernfähig. Du darfst sie nur nicht überfordern am Anfang. Ich wollte noch mal ganz kurz wissen, bei euch jetzt, wenn ihr mit Weight Watchers was gemacht habt, habt ihr euch da Ziele gesetzt und ja, wie sind die Erfolgschancen und Quoten, diese Ziele zu erreichen? Also ja, ich habe mir Ziele gesetzt. Also ich hatte, als ich angefangen habe, hatte ich definitiv zu viel auf den Rippen und habe mein erstes mittelfristiges Ziel relativ schnell erreicht. Das ist eigentlich ganz schön. Also warum mich Weight Watchers halt irgendwie motiviert hat, auch weiterzumachen, du kriegst halt relativ schnell einen Erfolg. Finde ich. Also bei mir wahrscheinlich habe ich mich, also es kann natürlich auch gut sein, dass ich mich einfach vorher mega schlecht ernährt habe, aber ich hatte sehr, sehr schnell einen Erfolg und ich habe irgendwie insgesamt 3 Monate, glaube ich, gebraucht für die 10 Kilo, die ich auf jeden Fall wollte. Und echt 3 Monate? Ja, das ging so, schlecht. Das ist dann, ja, das waren dann so nach 3 Monaten oder ich glaube so nach 2,5 hatte ich so 8 Kilo runter. Und dann stagnierte das so kurz und dann ging es wieder ein bisschen weiter und dann ging es nochmal ein Stück weiter runter und dann habe ich es auch, dann schleift sich das so ein, dann bist du erstmal zufrieden mit, wie du aussiehst und wie es dir geht. Aber also die ersten Kilos gingen bei mir sehr, sehr schnell. Also das war so, dass nach 5 Wochen die ersten Leute schon gesagt haben, so krass, da habe ich es noch nicht mal gesehen, dass man es schon gesehen hat. Und dann hatte ich halt irgendwie, dann hatte ich so ein Level, das war erstmal okay für mich. Und dann habe ich das so ein bisschen einfach erstmal auch mal gehalten, was ja auch cool ist. Und der Witz ist, also bei mir war es zumindest so, also in meiner Erfahrung, dass deine Ernährung sich so weit umstellt, dass auch wenn du nicht mehr täglich aufschreibst, du isst einfach anders und du weißt ganz genau, ah verdammt, jetzt habe ich irgendwie, oder ich will heute Abend Pizza essen mit Freunden. Ich mache vielleicht heute tagsüber mal ein bisschen Gemüse und gesund so. Also du veränderst dich so weit, dass du auch nicht schlagartig wieder zunimmst. Und ich stelle jetzt fest, ich habe noch mal so 7 Kilo vor mir, die ich gerne will, einfach weil, ach verdammt, ich will doch einmal irgendwie in sowas, was richtig Enges passen. So richtig eng. Was richtig Enges finden wir schon. Also da. Ja, aber ich will halt so mal immer so, weißt du, so, was man so im Kopf hat, also ich als Mädchen, weiß nicht, das, also in meinem doch, Kopf. Doch, ich glaube, Rickys Ziel ist es auch, der will mal so richtig Enges passen. Ja, ich sag jetzt nicht mehr, also ich hatte das so, ja wieder. Ich hatte halt so ein Ziel. Aber freu dich doch, dass Chris lacht. Offensichtlich, vorhin hat er doch schlechte Laune gehabt. Du bist die Sonne in seinem Leben. Nee, ich weiß schon, was da abgeht beim Chris. Der Chris ist einfach zu durchschauen. Der hat zu mir gesagt, er trinkt Alkohol und ich, Idiot, bin wieder drauf reingefallen, wie bei der Weihnachtsfeier, und habe Alkohol getrunken und habe zu viel getrunken, weil ich einfach dachte, bist du mal so nett und unterstützt ihn. Und ja. Nee, das ist immer nur, ich habe jetzt ein halbes Glas Wodka getrunken und wenn du gleich wieder ein Dreiviertel Pulle wegknallst, dann kann ich dich auch nicht regulieren. Blöde irgendwie. Sau, ich habe dir gesagt, ich habe unten so zwei Daumen breit Rum getrunken aus der Rumflasche. Zwei Daumen breit, das ist wirklich nicht so viel. Und bei der Weihnachtsfeier haben wir gesagt, wir trinken alle so viel, wie wir können. Ja, dann hast du einen Feigling getrunken. Einen Feigling. Ja, ja. Über aber wenn er doch nicht mehr kann. Am Arsch. Ich war da auf Medikamenten. Ich war mega krank an dem Abend. Hör doch auf, das ist einmal im Jahr. Ein einziges Mal mehr. Das ist wie... Ach, ist doch scheißegal. Entschuldigung, Frieda. Gar kein Problem. Zirp. grundsätzlich, ich glaube, du wirst einen guten Erfolg haben, relativ schnell. Und dann gibt's, wie überall halt so einen Punkt, wo es halt ein bisschen stagniert und da muss man entweder den Arsch hochkriegen und vielleicht doch mal noch ein bisschen Bewegung und vielleicht doch einfach mal oder noch strenger mit sich sein und es nicht irgendwie einfach nur so vor sich hin ernähren lassen. Ich glaube, die ersten Erfolge wirst du sehr, sehr schnell merken. Eine Frage habe ich, ja? Weight Watchers hat auch gute Artikel zu dem Thema Gewichtsstagnieren, was man da machen kann, wo man vielleicht mal noch ein bisschen was drehen kann. Und oft decken die dann in Artikeln auch so Sachen auf, dass du, ohne das zu merken, doch relativ nachlässig wirst, gerade was so Mengen angeht. Und dass man denkt, man beflunkert mal Weight Watchers so ein bisschen, aber man beflunkert sich ja eigentlich nur selber. Also so nach dem Motto, wenn ich irgendwie ein Hühnchen anbrate und ich schreibe mir irgendwie nur einen Teelöffel Olivenöl ein, und aber eigentlich war der Pfannenboden bedeckt und so eine Sachen. Also ja, höchstwahrscheinlich, wenn man sich denkt, jetzt mache ich mal einen Esslöffel so aus der Lamengen, so aus der Hand raus, und dabei weiß man eigentlich im Prinzip, dass es mehr war, aber sich das vorgaukelt. Ja, genau. Ja, und dann schreibt man das halt so ein, weil den einzigen, den man ja damit bescheißt, ist ja sich selber. Weight Watchers ist ja dem ist es ja egal, und du fühlst dich dann gut in Anführungsstrichen, weil du hast irgendwie dann nur deine 52 in Klammern, ich kann es nicht fassen, dass du 52 Punkte hast. Klammern zu stehen. Und aber letztendlich bist ja du derjenige, der dann kein Gewicht verliert, und du weißt es dann eigentlich auch ganz genau, warum nicht, aber man ist, also der Mensch ist echt ganz gut in so Sachen, so den Käse habe ich nicht gegessen. Ja, nee, ich möchte ja abnehmen. Ist ja nicht so, also ich habe ja wirklich das Verlangen, wieder in Shape zu kommen, sozusagen. Also ich war ja immer schon ein sportlicher Typ. Ich habe immer Sport gemacht, immer. Und klar, wenn du dann ein Kind bekommst und eine Familie hast, dann fehlt dir einfach auch so ein bisschen die Zeit, sagt man sich. Es gibt ja genügend andere, die das dann trotzdem schaffen. Aber ja, auch mit dem Podcasten und so ist ja auch ein zeitintensives Hobby. Und mir ist schon klar, dass ich auch was umstellen muss. Also wenn ich aufhöre, Sport zu machen, muss ich auch meine Ernährung umstellen. Also klar, wenn ich früher fünfmal in der Woche ins Fitnessstudio gehe, kann ich natürlich mehr essen als jetzt. Sprich, ich bin eitel und lege darauf Wert, wieder in gewisse Formen gepresst zu werden. Und gegebenenfalls füge ich da auch noch Sport hinzu, aber ja. Du kannst ja auch mal zu so einem Treffen gehen und uns davon erzählen. Ich kann es nicht, ich sage es ganz ehrlich. Wisst ihr übrigens jetzt, wo wir mal unter uns sind, ist eigentlich ein bisschen peinlich, aber leider warum? Hat sie recht, dass wir unter uns sind. Das ist ja das Problem an diesem Podcast. Naja, die 22 Hörer. Warum ich nicht zu so einem Weight Watchers-Treffen gehe, ist eigentlich ein bisschen peinlich der Grund, aber ich sag's jetzt trotzdem. Und zwar, ich stelle mir vor, wenn ich, sagen wir mal, irgendwie, weiß ich nicht, 170 Kilo wiege und 1,65 groß bin, also ich bin schon eine richtig ordentliche Wuchtbrumme, und sitz dann da und habe echt Probleme, auch irgendwie im Leben, noch nie einen Freund, und weil irgendwie die Gesellschaft eben auf dünne Frauen steht und irgendwie habe ich Probleme auch selbst werden, und dann kommt dann so eine rein wie ich und ich bin halt nicht dick, also ich habe halt irgendwie ein paar Kilo zu viel und fühle mich so ein bisschen unwohl und finde irgendwie so ein bisschen mäh. Ich wäre so sauer auf mich. Ich würde so denken, was will die Alte denn jetzt hier? Warum? Ja, was soll denn der Scheiß? Ja. Und ich bin halt unzufrieden mit mir, weil ich finde, ich habe ein paar Kilo zu viel und ich mag das einfach nicht. Und ich mag einfach nicht irgendwie, wie ich nackt aussehe. Das ist einfach so mein Ding, deswegen nehme ich ab. Aber ich finde halt, ich bin irgendwie nicht, also ich weiß, es klingt irgendwie komisch, aber ich finde, ich bin nicht dick genug, als dass ich es mir erlauben darf, mich da hinzusetzen mit den Mädels und zu sagen, ich habe die gleichen Probleme wie ihr. Das finde ich einfach total überheblich und deswegen traue ich mich da nicht hinzugehen. Ja, prinzipiell ist dein Leidensdruck wahrscheinlich nicht groß genug. Ja, also, nee, ich fände es einfach wirklich frech von mir. Ohne Scheiß. Ja. Also mein Leidensdruck ist schon groß, das kann Frieda bestätigen, mein Spiegel und auch viele andere Situationen. Aber ich fände es einfach kackendreist von mir, mich da hinzusetzen und zu sagen, ich habe die gleichen Probleme wie ihr, weil habe ich nicht. Ja, aber das ist genau für mich das Problem. Ich habe überhaupt keinen Leidensdruck. Gar nicht, null. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich weniger leistungsfähig bin. Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Umwelt, die mich jeden Tag wahrnimmt, sagt, jetzt wird aber mal Zeit. Sondern, letzten Endes das, was früher durchs Fitnessstudio halt an Muskelmasse da war, wandelt sich halt langsam in Fett um. Ja, und das ist das Problem. Und das wird von außen aber gar nicht so betrachtet, weil das geht ja ganz langsam vor sich. Also die Transformation von Sportler zum fetten Mann, das geht bei mir irgendwie an vielen vorbei. Und deswegen fehlt mir der Leidensdruck. Weißt du, wenn dann irgendjemand mal sagt, oh, du bist aber ganz schön, dann denkst du ja auch nach. Aber das fehlt bei mir leider. Und deswegen muss ich mir selber in den Arsch treten, um... Ja, aber das ist doch die Motivation. Fehlt mir jetzt gerade ein bisschen der Zusammenhang zu dem, was ich gesagt habe, aber ich verstehe trotzdem. Ja, aber das ist die Motivation, das ist doch die beste Motivation, die du haben kannst. Aus dir selber raus. Also, wenn du sagst, ich bin unzufrieden mit mir, und das ist ja das, warum Maria und ich angefangen haben, unabhängig voneinander. Übrigens, wir haben zwar darüber geredet, aber wir haben nicht zeitgleich angefangen. Ich habe 2006 übrigens das gemacht zum ersten Mal. Ja, und ich weiß, ich habe dann irgendwann gedacht, ach, Maria hat damit irgendwie, ist damit gut gefahren, jetzt mache ich das auch mal. Letztendlich fängst du ja eine Ernährungsumstellung, was Weight Watchers ist, einfach, fängst du ja an, um was an dir zu ändern, was dir nicht passt. Und das ist doch scheißegal, ob das jetzt, ob du von außen als fett betrachtet wirst oder nicht. Also sollte man eigentlich jetzt auch sagen, aber ich würde auch wie Maria irgendwie nicht zu einem Treffen gehen aus ähnlichen Gründen. Und ich mag keine Menschen. Aber letztlich ist doch jede Motivation okay, ob du jetzt, wenn du einfach nur sagst, ich mag mich so nicht, wie ich bin, ist es doch gut genug. Jetzt muss nicht jeder Mensch, das habe ich auch in unserem eigenen Podcast schon mal gesagt, nicht jeder Mensch muss schlank sein und schlank ist nicht das Top-Schönheitsideal. Und da bin ich zu eitel. Da bin ich zu eitel. Also ich kann das nicht. Du findest für dich das schön, das ist doch gut. Und du findest schlank. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich habe eigentlich überhaupt kein Problem damit, wenn eine Frau zum Beispiel Ich meine dich für dich. Also ja, aber das ist ja das Komische. Ich kann es akzeptieren, oder ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn eine Frau ein bisschen, ja, also wenn sie halt so ein kleines also wenn sie halt ein bisschen breiter ist. Wie er ein bisschen Schnappatmung kriegt. Na, wenn sie, na, ihr wisst, na ja, hier. Ja, aber wenn ich... Wir haben uns ja getroffen und du, lieber Ricky, bist nicht übergewichtig. Ja, was ich kann auch Glück von Maria und mir sagen, dass wir nicht übergewichtig sind. Genau, das wollte ich gerade dazu sagen. Hat aber jeder von uns für sich genommen, irgendwie halt den Wunsch, irgendwie anders zu sein, besser, ob das jetzt induziert ist, weil wir irgendwie nur tolle Models gefotoshoppt irgendwo sehen und nur aufgemuckite Männer auf Fotos. Das ist das Hauptproblem, ja. Bei mir ist es so. Ja? Meine Lieblingssportart ist MMA. Guck dir die Typen da an, die sind alle perfekt durchtrainiert. So, jetzt siehst du das und denkst dir so, das gibt's doch gar nicht, das muss ich doch auch. Wahrscheinlich, hingehen. Wenn sie jetzt googeln, sehen sie Roy Nelson als erstes. Da machen wir nachher noch irgendwas. Zum Schluss habe ich mir schon was überlegt. Nachher? Was habt ihr noch vor heute? Nein, nicht nachher, also jetzt gleich dann. Das muss ins Bett. Ja, wir machen, ja. Ja, ja. Hör doch auf mit dieser Bemutterung-Cure. Was? Ja. Ich glaube, Chris hat aufgeholt mit mir trinken. Nee, hat er überhaupt nicht. Das ist ein Blender. Das hat er. Alkoholblender? Ein Alkoholblender. Ja, ist ein Alkoholblender. Ich weiß noch, pass mal auf. Ich glaube nicht so besoffen wie du. Wir haben eine Weihnachtsfeier gemacht. Die gebe ich mir heute. Wir haben eine Weihnachtsfeier gemacht. Da habe ich eine Dreiviertelflasche Rum und eine Flasche Wein getrunken. Ja, nur weil. Mal. weil ich dachte... Was ist denn mit Ricky und Chris und den Weihnachtsfeiern? Das scheint mir irgendwie ein traumatisches Ding zu sein. Das scheint mir auch so. Das ist mir auch noch nicht bewusst gewesen. Dir ist es nicht bewusst gewesen. Ich habe mit dir und Sandra, glaube ich, noch eine halbe Stunde lang telefoniert und euch erzählt, dass ich euch liebe. Also, das muss verfangen haben bei dir. Also. Und gibt es Sandra im wahren Leben oder war das so eine Dieter-Sache? Ich hoffe, die gibt's. Sag ja, sag ja. Kann nur einfach unheimlich gut Stimmen nachmachen. Ja, hat aber für mich ausgereicht. So, und du sagtest zu mir, ja, ich trinke jetzt auch dann mal. Und zu dem Zeitpunkt war ich aber schon so betrunken, also da hättest du hättest einfach weggehen können und ich dachte, ich würde mich mit irgendjemandem unterhalten. So, und das ärgert mich bis heute, Chris. Das verfolgt mich fast schon bis heute. Diese Weihnachtsfeier, ich war der Einzige, der wirklich sein Versprechen eingehalten hat und getrunken hat, bis es nicht mehr geht. Ich habe mich aufgeopfert für unsere 20 Jahre. Was erwartest du denn jetzt hier für eine Rechtfertigung von mir? Oder ein Geständnis? Oder erwartest du jetzt von mir, dass ich jetzt... Dass du Besserung lobst. Ich gelobe dir. Heute schütte ich mich zu. Nee, oder gar nicht mehr. Kein Alkohol mehr im Podcast, Chris. Du, ey, das wird Alkohol wird's richtig eng mit Weltwatchers. Sag ich dir, wie es ist. Ja, da bin ich auch gar nicht, obwohl, ich habe noch. Übrigens, einer meiner Lieblingssprüche, das sage ich dir, wie es ist. Das sage ich dir, wie es ist. Das kenne ich von meinem Vater, der hat das auch immer gesagt. Ohne gut, Schläge. Scheiß drauf. Ja, was habe ich denn noch für wichtige ohne Fragen? Streit, ja. Zum Thema ich sitze vorne, ohne Streit. Irgendwas ist bei mir anders. Irgendwas ist bei mir anders. Irgendwas? Ich bin bei der Begrüßung irgendwann bin ich ausgestiegen. Und seitdem suche ich verzweifelt den Faden. Ja, dass ich wieder reinkomme. Aber es funktioniert nicht. Versuchst du jetzt über die emotionale Schiene, oder wie? Ach, und dann war da die Weihnachtsfeier und dann haben alle weniger getrunken. Also und dann mein Vater, der noch so schlimm zu mir war. Was? Und mit der Sandra. Das ist doch nicht meine. Also jetzt reicht's aber mal. Aber wenn ihr jetzt mal... Falls sich das irgendwie beruhigt, solltet ihr durch diesen Podcast irgendwie die Hälfte eurer 20.000 Hörer verlieren, kannst du es immer auf Maria und mich schieben. Nee, leider nicht. Es liegt wirklich am Chris. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Nee, also jetzt mal, ich muss mal ganz kurz überlegen, das könnte eine Weile dauern. Was wie du aus der Nummer wieder rauskommst? Nee. Wenn der Podcast rauskommt, dann werden wir den auf jeden Fall schön... Naja, da bin ich auch richtig scharf drauf. Gesagt haben, Frieda muss ja diesen Podcast hier schneiden. Ja. Da kann es ein bisschen dauern. Und zwar in Scheiben. Das tapfere Schneiderlein. So, genau. Also Weight Watchers wollte ich jetzt... Also was mir halt am wichtigsten ist, ich habe bis jetzt von jedem gehört, Weight Watchers, ja, dann nehme ich ab, das ist super. Könnt ihr das so unterschreiben? Wenn man wenn man ehrlich mit sich und der App ist, ja. Frieda, du auch? Ja. Ich habe schon ja gesagt. Noch eine wichtige oder interessante Information ums Weight Watchers Programm, die nicht unerwähnt bleiben sollte. Ja. Es gibt auch Tage, das mache ich ab und zu, da hat man einfach keine Lust zu zählen. Wenn man, ja, keine Ahnung, manchmal hat man einfach keine Lust zu, dann kann man sogenannte Sattmacher-Tage machen. Das heißt, man kann den ganzen Tag nur Sachen aus dem Sattmacher-Portfolio essen. Das sind alle Sachen, die grün markiert sind. Das kannst du im Tagebuch gucken, das kannst du anklicken, nur Sattmacher anzeigen. Das sind die Kohlenhydrat-Sachen, die eigentlich verpönt waren, wie wir mal dachten. Nee, aber Sattmacher sind auch ganz viele andere Sachen, Obst und Gemüse sowieso, aber auch Hühnchen und. Maria, ganz kurz, da muss man dazu sagen, dass mit diesem Sattmacher-Tag ist echt nochmal super erklärt auch, ja, hier auf weightwatchers.de dann. Das ist gerade deine sehr liebevolle Art und Weise mit sagen, ich soll jetzt aufhören, das. Nein, ich wollte es nur noch mal hinzufügen. Ach so, ja. Weil viele vielleicht sich denken, ja, okay, Sattmacher kann ich mir eh nicht merken. Aber das wird dann auch alles noch mal hervorragend erklärt auf weightwatchers.de. Genau. Und wenn man aber an Sattmachertag, und das war Friedas Frage von vorhin, wenn man an einem Sattmachertag aber trotzdem irgendwie seinen Kaffee mit Milch trinken will, weil Milch ist kein Sattmacher oder so eine einzelne Sache mal zwischendurch, die eben kein Sattmacher ist, dann kann man das eintragen, das wird vom Wochenextra abgezogen. Ah, okay, genau das war das, was ich aber man muss dann halt einen Tag nicht zählen. Man kann aus den Sattmacher-Sachen alles essen, was man will. Und das ist eine gute Auswahl an Dingen. Halt alles sehr gesund, sehr fettarm, ohne Zucker. Und dann kann man mal einen Tag einfach nicht zählen. Und da gebe ich einfach nichts ein und fertig? Nee, du kannst jeden Morgen am Tagebuch, also die Standardeinstellung ist deine Pro-Points-Punkte. Du kannst aber irgendwo anklicken, ändern und dann kannst du Sattmacher angeben und dann wird für diesen Tag, da steht dann der Sattmacher-Tag. Und wenn du dann was eingibst, also du musst dann gar nichts eingeben, wenn du dich an die Sattmacher hältst, oder du gibst die ein und da steht dann auch irgendwo überall null. Und wenn du dann was eingibst, was nicht Sattmacher ist, zieht das von deinem Wochenextra. Also jeder Esslöffel Öl, mit dem du dein Hühnchen anbrätst, was ein man Sattmacher hat am ist, Sattmacher-Tag, wird von deinem Wochenpunkt abgezogen. Ja, okay. Man hat am Sattmachertag eine Portion, was glaube ich 1,5 Esslöffel sind, Öl umsonst. Oh, okay. Pro Sattmachertag, damit man sowas wie Fisch und Hühnchen sich anbraten kann. Gibt es denn noch was, was ihr jetzt unbedingt noch loswerden wollen würdet zum Thema Weight Watchers? Irgendwas, wo ihr sagt, das muss man beachten oder lasst euch davon nicht täuschen. Weißt du, Kuckuck? Oder haben wir eigentlich alles soweit zum Thema Weight Watchers ansatzweise zusammengefasst? Ich glaube, wir haben so das Wichtigste, was ich gelernt habe für mich, ist, dass ich die App auf dem Handy habe, auch wenn ich einkaufen gehe, immer schon mal direkt gucke, was hat das? Was hat das so an Punkten? Mhm. Also schon beim Einkaufen eigentlich irgendwie drauf achte, was ich mir dann da die eine Dose Tage Ravioli Bolognese von Erasco hat 19 Punkte. Nur falls was? Echt? Das ist eine Menge. Und ja, also das ist für mich hilft es, wenn ich beim Einkaufen immer schon mal gucke und dann du fängst halt auch anders an einzukaufen. Also du kaufst dann vielleicht halt doch eher mal ein Light-Produkt, einfach nur weil, ach naja, mit einem Light-Frischkäse lässt sich so eine Tomatensauce auch mal nicht irgendwie lecker machen. Wie ist denn das mit den Light-Produkten? Das ist ja eigentlich sehr verpönt, die Geschichten. Genau wie mit Cola Zero. Ich hätte nicht gedacht, dass da wirklich null Punkte anfallen bei Coke Zero oder Pepsi Max. Naja, das Ding ist halt, alles, was dich, wenn Coke Zero dich dazu bringt, danach was anderes zu wollen, du hast aber trotzdem nur deine, in jetzt Rickys Fall, 52 Punkte Frechheit immer noch. Das nützt ja nichts. Also ich trinke auch meinen Wodka-Cola trinke ich mit Coke Zero, einfach nur, weil ich keinen Bock habe, jetzt für das bisschen Cola auch noch Punkte auszugeben. Wenn das dafür sorgt, dass ich danach einen Heißhunger kriege, habe ich aber trotzdem nur die Punkte, die ich habe. Also letztendlich ist es, wie Maria gesagt hat, du kannst, wenn du schummelst du dich selber. Also es ist, dir wird einfach, du weißt halt genau, wie viel du darfst und dann mach mal was draus. Also im Endeffekt ist es wie mit jeder Diät. Du musst dir selber letzten Endes einen Arsch treten. Also das nimmt dir Weight Watchers auch nicht ab. Aber es hilft dir halt, weil du eine schöne Datenbank hast und durch die App, finde ich auch, ja einfach animiert wirst. Das kann ich natürlich jetzt erst nach 2-3 Monaten sagen, aber prinzipiell erstmal animiert wirst, da auch dran zu bleiben. Ja. Ja, das ist und dadurch, das, dass du ja. dadurch, dass du dich wöchentlich wiegst, wirst du halt auch, also und du mach das definitiv, wieg dich immer aber auch nicht am mehr. Dienstag. Wieg dich nur einmal die Woche. Genau, nur einmal in der Woche. Das verleitet ein bisschen dazu, manchmal sich öfter zu wiegen, weil man will ja irgendwie wissen, aber das hat keinen Wert. Also wieg dich irgendwie immer am Dienstag und guck dann drauf und du wirst, das alleine ist schon extrem Motivation, weil du wirst sehr, sehr schnell merken, dass es funktioniert. Bin ich gespannt. Wir werden euch in diesem Podcast natürlich immer wieder mit neuen Waageergebnissen, möchte ich fast schon sagen, versorgen. Ja, und euch hoffentlich teilhaben lassen an meinem langen Abstieg. 17 Kilo. 17 Kilo will ich abnehmen. Das schon. Ja. 17 ist meine Lieblingszahl. Ja, meine nicht. Meine ist 13. Ach, Hallöchen. Ja, 13. Wir haben so viel gemeinsam. Ja, wir sind einfach. Wir haben beide eine Lieblingszahl. Mein abschließendes Wort zu Weight Watchers übrigens. Und die ist zweistellig. Ja. Mein abschließendes Wort zu Weight Watchers ist übrigens ein bisschen kritisch. Ich bin ja nicht mehr der größte Weight Watchers-Fan, weil ich ja letztes Jahr eine ganz andere Ernährungsumstellung gemacht habe und die mir viel besser tat. Und ich mag nicht so gern bei Weight Watchers, dass man quasi belohnt wird, all diese Fertigprodukte, Leitprodukte zu essen. Und ich merke auch, mir tut es, also ich nehme auch schnell ab, aber mir tut es nicht so richtig gut, wie ich mich ernähre. Und deswegen werde ich auch bestimmt bald wieder zu dieser anderen Ernährungsumstände zurückkehren, die zwar ein bisschen komplizierter im Alltag ist, aber mir geht es einfach besser. Und nee, um Gottes Willen, bist du verrückt. Nee, ich brauche Fleisch. Nee, und deswegen, also ich finde, bei Weight Watchern gibt es schon ein paar kritische Sachen, die man, also es ist eine Entscheidung, die man trifft, weil man kann wirklich sehr viel Fertigprodukte essen und sowas mag ich halt als nicht mehr so und man isst auch sehr viel Kohlenhydrate und so weiter. Aber zum Abnehmen ist es super und ich finde auch, dass die App, wie du schon sagst, ein super Design hat und auch wirklich hilfreich und einfach ist und die ganzen Rezepte und die ganze Community auch. Ich habe 2-3 Mal versucht, mich in die Community einzuklicken, weil ich ein Problem hatte, irgendwo hängen geblieben bin und da antworten dir sofort 30 Leute total super. Also das funktioniert auch gut. Also aber zum Abnehmen, also es funktioniert. Vielleicht ist das ein gutes Abschlusswort von mir dazu. Es funktioniert, wenn man abnehmen will. Hier miterleben. Ich werde euch darüber immer wieder in Kenntnis setzen. Jetzt komme ich aber fast schon zu meinem Lieblingsparten, dann sind wir auch durch. Und zwar, ihr seid, das ist wirklich interessant, denn Chris, ich habe mir mal überlegt, die Sportart, die wir hier begleiten bei MMA Radio, hat ja auch das ein oder andere Schnuckelchen mit dabei. Und jetzt würde ich wirklich gerne mal wissen, wie diverse Leute auf gestandene Frauen wirken. Chris. Das sind die gestandene Frauen. Nee, er meint ja, wie auf gestandene Frauen. Chris. Manchmal frage ich mich, wer hier Wodka getrunken hat. So, also, das war's für heute. Diesen Abschluss. Nee, echt. Also, ich habe mein iPad vor mir, was muss ich machen? Ja, ich bin auch startklar. Was ist? Ja, ich wollte euch jetzt mal verschiedene Jungs zeigen und wollte wirklich mal wissen, wie ihr die findet. Das interessiert mich wirklich. Ja, das geht. Und Chris, du kannst gerne... ich vote mit, ja. Nee, du kannst nicht mitvoten. Ach, ist auch scheißegal. So, also, das ist meine erste. Ich zeige den beiden jetzt Chris Whiteman. Ist das ein Typ, der euch gefällt? Ach so, das ist hier, das passiert gerade hier unten. Im Skype passiert es, ja. Das lädt bei mir lädt. Ja, das ist natürlich jemand, der häufig aufgerufen wird, deswegen lädt es immer sehr lange. Nicht, dass gleich bei Frieda wieder der Kassettenrekorder anspringt, wenn sie zu viele Sachen hinterher macht. Nee, alles gut bisher. Ich sehe nur sein Gesicht. Ja, genau. Sein Gesicht ist so ein bisschen... Du mehr sehen. This is Bata. Okay, du bist nicht so angetan vom Chris Whiteman. This is Bata. Also er ist nicht hässlich. Er ist okay-ish. Okay, Maria? Nee, mir ist der Hals zu breit. Ah, okay. Ja. Dann, Chris, du kannst ja auch Leute übrigens raussuchen, weil ich... Ist das hier eigentlich Chris? Weil der heißt ja auch Chris. Ist das genau, jetzt so, das schiebt ihr uns jetzt gerade Chrisse unter? Oder? Ja, jetzt kommt ein Bild von mir gleich. der nächste ist mein absoluter... Ach, nicht Detmar so. Ja, weiß ich auch nicht. Ist mein absoluter Liebling. Das ist Anthony Pettis. So, Chris, du kannst ja natürlich auch... Oh, Emo. Ist dir zu Emo? Das ist ein Emo. Ja, völlig recht. Ist überhaupt kein Emo. Der saß in einem unfassbaren Pimp-Anzug zuletzt. Nein, das ist doch kein Emo. Das ist doch der beste Freund von Bushido oder so. Das ist einer aus dem Abu Chakra-Clan, glaube ich auch, ja. Der ist auch sehr, der hat ein sehr, sehr asynchrones Gesicht, muss man auch mal sagen, ne? Kennst du? Aber die eine Seite ist viel breiter. Stimmt, auf dem Bild. Aber das ist eigentlich attraktiv. Also wenn was nicht so symmetrisch ist, oder wie Maria sagt, synchron. Hab ich synchron gesagt? Ja. Schön blöd, wa? Naja. So, was ich so in eurem Podcast gehört habe, könnt ihr auch mal den Link anklicken. Ach Gott. Warte. Also Chris hat jetzt einen Link von Ronda Rousey geschickt. Ja, also tatsächlich aus der Auswahl bisher ist sie mir am liebsten. Siehst du? Auch am ehesten bisher mit ihr ins Bett. Okay, jetzt bin ich... Ich stehe nicht mal auf Frauen und ich würde auch eher mit ihr ins Bett als mit denen. Jetzt bin ich wirklich gespannt, weil jetzt schicke ich euch mal einen sehr maskulinen Typ, nämlich Vitoro Belfort. Um Gottes Willen. Ja, ich finde ihn nicht attraktiv, aber ich bin mal gespannt, wie Frauen... Der Nacken schon zu breit war. Also okay, also der ist mir definitiv lieber als der zweite. Aber Darsteller als der Hulk, für den Hulk. Also ich glaube, von den Männern ist er immer bisher der Liebste. Nein. Ich glaube, dann würde ich eher noch den ersten nehmen. Nee, der erste war mir irgendwie zu lackaffig. Ein Lackaffe, ja. Lackaffig. Das war Chris White. Der zweite war eher so lackaffig. Jetzt bring der zweite war Emo. Jetzt okay. Bringe ich nochmal ein, da muss man sagen, es ist ein reiner Sympath. JDS, ich bin jetzt JDS, oder? Nein, nicht Benson Henderson. Chris. Hey, jetzt pass mal auf, die Mädels haben nämlich Geschmack okay. und Stil. Okay. Klasse. Okay. Oh Gott, jetzt traue ich mich schon nichts mehr zu sagen. Ich glaube, den hätte ich geil gefunden mit. Oh, der hat ja 14. lange Haare. Ach, ja, den hätte ich geil gefunden mit 14. Da stand kennt ich total ihr die auf Serie Entourage? Natürlich. Ja. Ich stand Mark ja Wahlberg immer auf produziert. Turtle. Oh, bei Turtle, bei Turtle fällt mir übrigens der ja ein. Alistair Overeem. Ein Holländer. Rechts, ich weiß nicht, ob ihr das seht. No way. No fucking way. Guckt mal. Ey, wenn ich da aufwache morgens und der guckt mich an, als wäre ich so dermaßen. Oh nee. Oh, das der hat bestimmt einen ganz weichen Kern, oder? Mit Sicherheit. Ja, der kämpft auf jeden Fall. Der will bestimmt auch nur kuscheln. Dann haben wir Frank Mir. Frank Mir, ich finde, es ist ein cooler Typ, aber auf der sieht so ein bisschen, der sieht so ein bisschen aus wie der eine aus dem Hobbit, der eine Zwerg aus dem Hobbit, der jüngste Ori. Ja, du hast recht. Ori. Ja. Du hast recht. Das ist irgendwie, das ist schon wieder fast. Ich mag ja so, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt in zwei oder ein oder kein Fettnäpfchen trete, aber so Kinnbärte sind ja, habe ich, ist, finde ich, haben wir erlebt und ist vorbei. Okay, dann gehen wir mal in die jüngere Riege. Brandon Sharp. Der ist erst 30, das ist schon die jüngere Riege. Was sagt ihr zu Brandon? Na. Nee, ich nehme den davor. Ich glaube, den find ich jetzt am besten bisher. Oh, Brandon Sharp. Aber ich nach wie vor am ehesten mit der Frau. Wir kommen nachher nochmal zu den Frauen. Wir kommen nochmal zu den Frauen. Jetzt kommt jemand, den finde ich, Chris, ich weiß nicht, ob du den auch das Bild ist. Also ich bin immer noch bei dem Zwerg aus dem Hobbit. So. Ich nehm erstmal soweit Brandon. Brandon Sharp? Ja, okay. Und ich Frank Mir. Okay, jetzt gehen wir mal wieder zu den Europäern. Aber die haben alle so hässliche Bilder. Alexander Gustafsson ist eigentlich kein hässlicher, aber den zeige ich euch jetzt einfach mal nicht. Alles klar. Ich überleg mir mal, wer sieht denn noch gut aus? Chris, hast du noch? Frieda, hast du Heroes geguckt, die Serie Heroes? Ja, die erste Staffel. Und so. Das sieht doch aus wie die Blonde da. Jail Sonnen. Chris, keine Information am Rande. Jail Sonnen und Wanderlei Silva. Haben sich geprügelt bei Ultimate Fighter. Ja, dann werde ich in Zukunft gar keine News mehr vortragen, weil wenn das ist ganz blöd. Der ist blöd. Mir zu gelackt. Das war schon immer so, wenn man dann was sagt und du sagst es dann einfach so, dann hat man keinen Bock mehr, die News vorzutragen. Also du müsstest dann eigentlich so tun, als ob du davon nichts gehört hast oder selber die News bringen. Weil das macht überhaupt keinen Spaß, wenn jemand sagt, hey, ich habe das und das mitgekriegt und der andere nimmt einem sozusagen die Pointe, weil dann wird der eigentlich was sagen wollte, überhaupt nichts mehr zum Thema sagen. Ich habe gerade versucht, die Zusammenhänge mir mit Pfeilen und Strichen auf einem Papier mitzumalen, aber du hast mich leider verloren als der mit der. Ich habe jetzt noch hier einen ganz also darf ich zu Jay Sonnen irgendwie kurz sagen, der sieht aus, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, aber der sieht so ein bisschen aus wie der Banker, der aus Versehen im Fight Club gelandet ist und jetzt ganz dolle Angst hat. Ja, der hat so einen leicht verängstigten Gesichtsausdruck. Ja, Okay, der nächste vom Chris, Conor McGregor. Wieso ist der von Chris? Das ist ein Freund von mir, ja, tatsächlich. Also einfach nur, weil er anders ist. Aber ich finde ja Schotten schon immer scharf. Ja, der hat auch. Aber ich habe bei mir lädt sich Schotten das Bild. Schon immer scharf. Der sieht ist auch so aus. So. Schotten sind scharf. Der sieht auch so aus scharf. Wie. den würde ich auch mitnehmen, wenn er lieb ist. Und sich hinter den Ohren gewaschen hat. Ich finde, zum Schluss sollten wir nochmal Anderson Silva zeigen. Nee, erstmal Ryan Bader. Also ich glaube, Frieda und ich haben uns gerade geeinigt auf. Nee, Ryan Bader kann direkt die Hälfte seines Halses an irgendwen anders abgeben. Also das zeigt wieder, dass Frauen offensichtlich nicht so sehr auf zu muskulöse Männer stehen. Habe ich das mit Turtle schon erwähnt? Ja. Hast du schon erwähnt. Mich würde natürlich auch noch. Bigfoot Silver würde mich mal interessieren. Nee, das ist ja lächerlich. Aber George St. Pierre würde mich mal interessieren. Ja, aber vielleicht würde mich das interessieren. Na gut, dann zeig's halt, Chris. Nee, jetzt zeige ich es nicht mehr, weil ich es auch gerade nicht finde. Ach, ist der irgendwie erased da von der Page? Nee, aber ich zeig den Mädels jetzt mal George St. Pierre, weil das ist eigentlich, ich finde, es ist ein attraktiver Mann eigentlich. Aber das Problem ist, du findest selten Bilder von ihm, wo er wirklich attraktiv rüberkommt. Aber wenn er so irgendwie so im Gespräch ist, bei Interviews und so, finde ich, das ist ein attraktiver Mann. Also Frieda, Maria ja, lacht der ist, sich also, schon kaputt. Weil der Bild lustig ist. Ich finde, ja. ich glaube auch, dass der attraktiv sein kann, ja. Ich habe halt leider... Auch, dass der eine attraktive... Aber das ist natürlich ein schwieriges Bild. Ja, ich suche aber auch wirklich nach einem Bild, wo der so aussieht, wie er immer aussieht. Und du findest nichts. Der zieht immer irgendwie eine Grimasse oder... Ja, aber der ist irgendwie niedlich. Also ich bin da, der ist irgendwie niedlich. GSP ist... Ich bleib bei Connor McGregor. Wen haben wir sonst noch, Chris? Gibt's noch irgendjemanden? Rory McDonald. Ich zeig jetzt noch Antonio Silva und dann gehe ich ins Bett. Gut. So, liebe Kinder, das ist ein Schnuckelchen. Ach so, also du müsst erst... Antonio Silva, ja. Ja, das ist ein ganz süßer. Sieht aus wie eine Mischung aus Neandertaler und Pitbull. Ein Stück Scheiße. Ja. Nee, ja, für ihn lief es natürlich schlecht, ne? Nee. Vielleicht auch mal Weight Watchers im Gesicht oder so. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich und was ist denn mit Rory McDonald los? Was ist denn, ist der kommt frisch aus dem Harry Potter Film, oder? Ach, ist euch der zu glatt? Ja? Expelliarmus! Ja, voll! Expecto Patronum. Ich überlege die ganze Zeit. Welcher der Typ? Ist, nee. Was für ein Typ müsst ihr denn... Also ihr fandet Conor McGregor gut. Also so ein... Na, auf den haben wir uns BD einigt. Und bei mir wartet der Zwerg hier, Frank Mir. Bei mir ist aber auch das prinzipielle Motto, Bart ist immer besser. Wisst ihr, wie bei Barney von How I Met Your Mother, neu ist immer besser? Bei mir ist Bart ist immer besser. Den versuche ich noch. How I Met Your Mother auch so derbe an? Josh Thompson. Was macht das? Es ödet mich an. Es ist mittlerweile einfach nicht habe die letzten drei Staffeln nicht geguckt, weil ich einfach... Und ach, sagt, na, wenn man alles, und ich war vorher heiß. Ich war vorher ein riesen How I Met Your Mother Fan und irgendwie hätten sie, das wäre gut gewesen, sie hätten 4 oder 5 Staffeln gemacht und dann Ende, aber das gilt für ganz, ganz viele Serien, leider. Ja, kennt ihr die Serie Bates Motel? Nee. Ja. Müsst ihr unbedingt Josh Thompson, Josh Thompson ist gefangen im Körper von... auch nicht. Okay. Und John Jones ist auch nicht meins. Nee. Na gut, dann haben wir jetzt. Es sind nur hässliche Leute in der UFC, können wir hiermit bestätigen. Nee, Frank Mir, wenn ihr ein Draht zu Frank Mir habt, ich bin dabei. Ich finde, der hat eine Frau, die. Also, das ist der Inbegriff an MILF. Also, genau so, wenn ich den Begriff MILF höre, stelle ich mir genau das vor. Und deswegen glaube ich, Frank Mir ist relativ glücklich für sein Alter. Und seinen Geisteszustand vor allem. Hat sie denn Kinder? Ja, die haben 3 oder 4 Kinder sogar. Die rammeln ja wie die Blöden. Wenn sie mal Geld haben, dann kannst du die nicht mehr stoppen. Unstoppable. Du, Kaffee mit Milf? Also Milf hat auch 0 Punkte, wa? Kannst du bei Weight Watchers. Also jetzt mein letzter Versuch. Aber mein allerletzter Versuch, weil er einfach, mir gefällt er überhaupt nicht. Aber ich bin mal gespannt. Eddie Wineland. Okay, warte. Es ist halt so ein Freak. Ist auch so ein Freak, aber es kommt auf dem Bild nicht so richtig rüber. Ah, das liegt sich hier bei mir gerade ein Wolf. Was? Ich hab John Jones hier ersetzt. Nee, Eddie Wineland. Geh mal, scroll mal ein bisschen. Naja, das ging hier schon weiter. Ich ach, also diese Schattenboxen, was der da in diesem Video macht, das sieht aber auch so aus, als könnte er das eigentlich nicht. Nee, der ist bei mir raus. Na, auch nicht. Okay, wir halten fest. Nee, ich finde den ganz gut. Aber nicht besser als Conor McGregor. Also halten wir fest, Benson Henderson, der mit den langen Haaren, war schon das Schnuckelchen, oder? Frank Mir immer noch. Frank Mir und bei Maria war es Conor McGregor. Beziehungsweise die Blonde. Ah ja, Ronda Rousey. Oh, halt, Moment. Moment, Chris, da müssen wir aber noch ganz kurz Misha Tate zeigen. Oder? Oder würdest du... Oh, nee, du Jessica Eye würdest du sagen. Jessica Eye würde ich hier nehmen. Nicht Eis, Chris, sie heißt Jessica Eye. Aber sie sieht da sehr... Umgenommen, wie ich das sage. Sie sieht sehr verbraucht aus auf dem Bild, finde ich. Aber gut, wir zeigen sie mal. Auch ein bisschen verbraucht. Na, guckst du dir erstmal an. Wenn ich auf Frauen stehen würde, wäre sie das nicht... Okay, dann. Nö, die hat, finde ich, die hat auch so ein Durchschnittsgesicht. Okay, dann bin ich jetzt gespannt. Misha Tate. Ich finde, sie ist nasig. Ich bin ja eher auf nasige und busige Frauen. Also sie müssen nasig oder busig, am besten nasig und busig sein. Und nasig. Nee, ach, das ist so eine, da habe ich sofort im Kopf, Chantalle, geh mal weg da bei die Mülltonne. Komm mal bei die Mama bei. Ja, erstmal hier bei die Mutti. Na gut, dann sind wir jetzt. Kennst du den Gano, Chris? Nee. Gut, drauf geschissen. ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen, was das Thema Weight Watchers angeht und vor allem begonnen, Weight Watchers zu nutzen. Ich bin gespannt, ob es mir hilft. Ich werde dennoch versuchen, ein bisschen mehr Sport zu machen als aktuell. Das ist auch nicht so schwer, weil von gar nichts auf ein bisschen, ist der Weg nicht ganz so weit. Und ich werde euch hier berichten, ja, sehr schön, wie meine Punkte sich weiterentwickeln. Weil ich gehe davon aus, wenn ich jetzt mein erstes Ziel erreicht habe mit den 105 Kilo, dass sich dann eine neue Punktzahl wiederum errechnet, oder? Du kriegst schon vorher eine neue Punktzahl, wahrscheinlich. Ah, okay, okay. Also das, ich weiß aber auch nicht, in was für Abständen und wie die das machen, hey. Aber immer wenn du quasi dein neues Gewicht eingibst, rechnet sich das neu und entweder es bleibt dann oder du kriegst ein bisschen weniger. Das gucken wir uns an, wir berichten darüber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich glücklich gewesen, dass ihr beide heute hier wart. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Und vielleicht können wir irgendwann nochmal uns treffen und über ordentliche Themen reden und nicht über die Sag mal, Ricky, ganz kurz mal hier ein bisschen Twitter. Ja? Ich war gerade mal ganz kurz auf Twitter und du bist ein bisschen froh über deine 52, mein Freund. Ja. Kann man so sagen. Ja, da möchte ich ganz kurz mal. Hast du die eine Rechnung gesehen, die ich aufgemacht habe? Zwischen 51 und 53 liegt 52, ja, 500 Ausrufezeichen. Das habe ich mir hier praktisch aufgezeichnet. Schön finde ich auch, ja. 52 Bitches. Ja, also sieht's aus. Man muss halt einfach wissen, wer der Babo ist. Wann gut ist. Oh Gott. Ja, genau. War wirklich toll. Und ich hoffe, wir hören uns nochmal wieder. Ja, kannst du ganz auch ruhig auf Wiedersehen sagen. Also ich muss sagen, es war zugleich der schönste und auch schlimmste Podcast, den ich in meinem Leben gemacht habe. Frieda ist weg. Ey, gerade jetzt. Pünktlich. Das gibt's doch überhaupt nicht. Frieda muss ins Bett, du, da wird nicht diskutiert. 22:08 ist ihre Zeit. Moment mal, das gibt's überhaupt nicht. Das ist so unfassbar. Die ist ja, wenn man die nicht festhält, ist sie wirklich... Ey, aber ich finde, sie hat jetzt lange durchgehalten, ne? Mhm. Ja, wie ihre Wahrscheinlich Verhältnisse. Hat jetzt irgendwie die ganzen Bilder angucken, hat irgendwie jetzt gerade da... Frieda hat jetzt versucht, Frank Mir anzurufen wahrscheinlich. Und das ist Skype. Aber Peter Jackson oder was? Die Durchwahl. Ja, jetzt sag mal, Peter, da war doch einer dieser kleine Hobbit bei dir. Nee, geht nichts mehr. Aber Chris, du kannst ja mal Maria erzählen, wie schön du es fandst. Ich fand's wirklich, also mit dir fand ich es scheiße im Prinzip, aber mit Maria und Frieda, das war wirklich einer der schönsten Abende meines Lebens. Und nie hat der Slogan besser auf eine Lebenssituation gepasst wie Happy Wife, Happy Life. Tschüss. Ja, jetzt hört man nur noch auf Frieda, damit wir... Ich fand's auch total schön bei euch. Und ich weiß, ich kann für Frieda sprechen. Ich kenne ihr Höflichkeitsgekicher und ich kenne ihr, sie ist wirklich glücklich Gekicher. Und das war heute ihr, sie ist wirklich glücklich Gekicher. Aber hat kein Internet. Das Gekicher haben wir leider nicht aber mehr. Aber ich finde, sie hat's jetzt, sag ich mal, für den Kern der Sache war sie ja dabei. Das gibt es doch ja nicht. Die muss doch Schiss sagen. Ich wähle die so lange an, bis die sich hier meldet irgendwie. Wo ist der Wessi eigentlich her? Chris, wo bist du denn her? Ich komme aus Hannover. Naja, das ist doch gar nicht so weit weg. Das zählt doch kaum. Stimmt. Was soll das denn jetzt heißen? Transitstrecke. So, wie machen wir das jetzt? Einfach ein bisschen awkward schweigen, bis Frieda wiederkommt? Ja, oder? Besser, nicht wahr, mit der Zeit. Ja. Na, ich schicke euch auf jeden Fall mal diese Jogging-Sache. Mhm. Weil das ist für mich auch so ein ganz, ganz spannendes Thema und da bin ich auch, könnt ihr euch hier mal reinfummeln. Ich mache ja beides, Weight Watchers und Joggen. Ist auch mein Ziel. Ich glaube, ganz ohne Sport bringt dann auch nicht so viel, weil von so einem fetten Mann habe ich mal gehört, dass sein Arzt gesagt hat, es ist gar nicht so wichtig, was du wiegst, sondern oder wie viel du wiegst, sondern dass du dich bewegst, ist viel wichtiger. Ah hier, Frieda out, war schön. So okay. Verabschiedet sich auch von mir. Ja, dann. Aber da ist sie doch wieder, oder? Hey, ich bin wieder da. Ja! Frieda, wir haben gerade eben gesagt, wie schön wir es fanden. Ja, fand ich auch. Ja. Wir hatten echt ein total wunderschönes Ende am Laufen und weil du jetzt aber weg warst, haben wir jetzt 5 sehr merkwürdige Minuten miteinander verbracht. Tut mir sehr leid. Nur 5 ist die Frage an der Stelle. Naja, gut, beim nächsten Mal trinke ich auch nichts, versprochen. Ja, Frieda, es war wirklich eine schöne Sendung mit euch und jetzt fällt mir aber wirklich nichts mehr ein. Tschüssi. Haut rein, Jungs. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ja klar, Chris, du sagst wieder nix. Dann muss man auch ein Stück weit auch mal querdenken hier als einziger Wessi.